Runen raunen richtig rat. Richte, rüste, recke dich. Runenschrift, Runenwort, Runengymnastik. Einführung, Überblick und die ersten Runenübungen, gegeben von Friedrich Bernhard Marby. Marby Runenbücherei, erster Doppelband, Herausgeber Friedrich Bernhard Marby, Marby Verlag Stuttgart, 1931. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Einleitung. Wer mit offenen Augen in die Welt hineinsieht, wer auf die Bibel sein Weltbild gründet, wer auf Darwin schwört oder doch wenigstens eine Entwicklung der Welt und der Lebewesen annimmt, muss bejahen, dass unter allen Menschenrassen zwischen dem germanischen Menschen und dem Tier schon rein äußerlich der größte Abstand vorhanden ist. Der Bibelgläubige sollte daraus schließen, dass der germanische Mensch also Gottes Ebenbild noch am ähnlichsten ist. Der Anhänger irgendeiner Entwicklungstheorie aber muss dazu der Feststellung kommen, dass im germanischen Menschen der höchste Stand der Entwicklung erreicht wurde. Bei dieser Schlussfolgerung und Feststellung kann sich aber der nicht-germanische Mensch nie zurückgesetzt fühlen und der germanische Mensch darf nicht in sich blähenden Stolz verfallen, denn der Nicht-Germane kann, von der materiellen Ebene aus gesehen, ebenso wenig dazu, dass er kein Germane ist, wie der Germane es sich nicht als Eigenverdienst zurechnen darf, dass in ihm die germanische Ader durchkommt. Der richtige Gesichtspunkt ist der, dass eine jede Rasse ihre Aufgabe und Pflichten zu erfüllen hat und erst dann auch auf Rechte Anspruch erhält und dass weiter Kreuzungen zwischen den Rassen immer nur der germanischen Rasse schaden, den anderen Rassen aber nichts nützen können, weil das widerstreitende Erbgut organische und seelische Disharmonie hervorrufen und geistige Minderwertigkeit schaffen muss. Wenn auch die Intelligenz in selbstsüchtiger Richtung und für irdische Belange geschärft wird und innere Unsicherheit und Unruhe zur spritzigen, listigen Aktivität treibt. Mischrassig gezeugte Menschen leiden für ihr ganzes Leben unter einem disharmonischen Arbeiten des Sonnengeflechts. Diese Disharmonie beschränkt das Allempfinden, bindet seelisch an die Erde und zwingt zur Entwicklung einer Intelligenz, die nur auf Raub und Genuss eingestellt ist und mit dem Heiligsten Schacher treibt. Was allen reinrassigen Menschen eigen ist und dem reinrassigen Germanen am meisten, das ist als selbstverständlich das Gemüt. Das Gemüt ist das feste, unveränderliche Gefühl des Geborgenseins in ewigen, schützenden, leitenden, miteingeborenen Gottes- und Weltmächten. Gemüt ist etwas, das aus einer Reihe gleichgearteter Mütter in den reinrassigen Menschen geboren wird. Der Mut von den Müttern, der Lebensmut, die Empfindungsfähigkeit, das Mitklingen der Seele in allen Lebensereignissen, das innere Empfinden des rechten Hilfsweges für die anderen und für sich selbst, die Liebe zum Mitmenschen, der Wille zur weiteren Gestaltung des Lebens dann auch im Kinde und den Kindeskindern. Dass gerade der germanische Mensch diese Seelenwerte und die daraus entspringenden Gaben und Fähigkeiten, die unter anderem auch ein Verankertsein über Zeit und Raum in sich schließen und die Gabe der Vorausschau besitzt, wissen mischrassige Kreise ganz genau. Aus diesem Grunde streben sie mit allen Mitteln und Wegen dahin, die germanischen Medien und Sensitive zu gewinnen und ihren Zwecken dienstbar zu machen. Noch nie ist eine echte Seherin, ein echter Seher aus jüdischem, mulattischem oder sonst wie gemischtem Blute erwachsen. Seherschaft ist nur möglich aufgrund eines erinnerungsklaren Erbgutes im Blute, und wenn die organische Gestaltung des Körpers als Muttererbe diese Fähigkeit entsprechend festlegte und ermöglichte. Wo Blut verschiedener Rassen sich mischte, da kreuzen und überschneiden sich mehrere Mütterreihen und mehrere Erinnerungsketten, wie auch die organbildenden und organverfeinernden Tendenzen. Was sonst aber heute oft als Gemüt bezeichnet wird, ist ein haltloses Verschwimmen, mutlos und charakterlos. Also haben die Begriffe Gemütlichkeit, Gemütsmensch und anderes mehr heute nichts mehr mit dem wirklichen Gemüt zu tun. Am nächsten kommt man über die Sprache dem Sinn des Wortes Gemüt näher, wenn man noch folgende Worte bedenkt: Mutter, Mutterwitz, Mutterwissen, Mutung, Mut und die klanglich verbundenen Worte Blut, Gut, das heißt Gott und Gut. Es vereinigen sich wohlbegründeterweise die Ansichten aller auf okkulten und wissenschaftlichen Wege forschenden Laien- und Akademikerkreise dahin, dass an den Polen der Erde, und zwar zuerst am Nordpol, die Lebensformen entwickelt sind. Als Sitz der ältesten Rasse ist also die Nordpolargegend, die einstmals, wie längst festgestellt, eine blühende Vegetation aufwies, anzusehen. Die Rasse, die als erste Menschenrasse anzusprechen ist und die schon frühzeitig eine hohe Kultur sich schaffen konnte, ist die heute noch den Nordpolargebieten nahe wohnende Rasse, die germanische Rasse. Alleine schon die der Tierwelt am weitesten fernstehende Haut- und Haarfärbung weist darauf hin, dass hier der weiteste Abstand von der Tierwelt in Entwicklungszeit und Züchtungszeit vorliegt. So ist selbstverständlich, dass die älteste Rasse der Erde auch das Gottesschauen, das Gotteserkennen, das der Wahrheit am nächsten kommende Weltbild, das Gottesbewusstsein, die Gottähnlichkeit sowie damit im Zusammenhang die Liebe zu allen Wesen und das Pflichtgefühl und die Arbeits- und Schaffensfreude am höchsten entwickeln konnte und in den Müttern der Rasse auch mehr und mehr die seelischen Werte im Gemüt auf die Nachkommen übertragen konnte. Aus vorstehend angegebenem Werdegang der entwickeltsten Rasse sprechen auch alle Gründe dafür, dass in der ältesten Rasse der Erde auch die höchste Geistigkeit, die höchste Intuitionskraft, die höchste Inspirationsfähigkeit, das höchste Kunstkönnen, die größte Genialität vorliegen muss. Man verwechsle aber Geistigkeit nicht mit landläufiger Intelligenz und tierischer List und Schlauheit. Geistigkeit ist nicht nur Fähigkeit, sondern auch Wesenskernhaftigkeit und Verantwortlichkeit gegenüber geistigen Werten. Diese Geistigkeit kann sich so weit verfeinern und steigern, dass die Werte der Erde, dass der Körper selbst aus freiem Willen nach reiflicher Überlegung und bewusstem Innentrieb einem geistigen Ziel geopfert werden. Diese geistige Einstellung, die den Hauptwert auf die geistige Welt legt, bringt der Manchrassenmensch nie auf. Er ist nicht einmal in der Lage, diese Einstellung zu begreifen und sieht sie als Ideologie, als Schwäche, als Irrsinn an. Dabei sagt ihm der tierische Raubintellekt, dass es selbstverständlich sei, dass der hochrassige Mensch sich für ihn, den Mischrassigen, doch eigentlich opfern müsse. Siehe die christliche Auffassung. Und dass der hochrassige Mensch doch eigentlich froh sein müsse, dem mischrassigen Menschen die Erde überlassen zu dürfen. So versteht der Mischrassenmensch die Einstellung des hochgeistigen Rassenmenschen. Noch mehr, er konstruiert Forderungen und Ansprüche an die reinrassige Menschheit, gestaltet daraus eine Religion und zwingt diese Religion den Germanen und allen anderen Rassen als erlösende Religion auf, tat und tut aber selbst nichts, um sich zum rassigen Menschen zu entwickeln, sondern suchte und sucht sein Ziel in der Geldmacht und der Herrschaft über die Germanen immer und überall, um für sich ein angenehmes Erdendasein zu erhalten. So wurde die germanische Idee des endlichen Opfers der körperlichen Form und des Erdenlebens um des geistigen Lebens willen zur Bastardidee der offiziellen, von Manchmenschen geschaffenen Religionen, zur Fesselung der Germanen durch mischrassige Menschen, die seit mehr als 12.000 Jahren in einer fein ausgebauten Organisation die Germanen nicht nur in ihrer Entwicklung hindern, sondern auch bewusst knechten und entrassen. Die bei den Germanen entwickelte größte Geistigkeit und Genialität, das heißt den geistigen Zeugern, den Genien ähnlich und deren Werkzeug, ist begründet auf das Erbgut der Väterreihe von Hunderttausenden von Jahren her in einer ununterbrochenen Kette rassengesetzlicher Zeugung. An den Körpern der Väterreihe der germanischen Rasse arbeiteten und formten, und zwar besonders am Ausbau des Gehirns, der Thymusdrüse, der Nebenniere, der Sexualdrüsen und des Herzens, Jahrhunderttausende lang die Denkaufgaben und die kosmischen Wellen, wie sie am wirkungsvollsten gerade in den Nordpolargegenden pulsen, unter der Einwirkung der Strahlung des sogenannten magnetischen Pols und der hier anbrandenden Raumwellen. Alle Gedanken aber gründen sich auf räumliche Bilder und Werte. Denken ist ein Abtasten und Greifen und Vergleichen und Zusammenstellen und Zusammenfügen von verschieden gelagerten, geformten und gespannten Kraftfeldern. Diese Gedankentätigkeit, die notwendigerweise in sich die Harmonie des Alls und die Allintelligenzen erleben musste, legte sich in Stoff und Form und Organverfeinerung im Körper der Zeuger zweckentsprechend fest und wurde auf das gezeugte Kind übertragen. So baute die Reihe der Mütter als Vertreter der einen Mutter Erde an der germanischen Rasse und die Reihe der Väter der germanischen Rasse als Vertreter der himmlischen Räume und Kräfte hunderttausende von Jahre lang und eher als wie bei anderen Rassen an den Körper unserer Rassenkinder, an ihren Seelen und an ihren Geistern. Notwendig ist für uns, dass wir, so wie nun das Wissen, durch artreine Zeugung dieses Werk der einzigen Erlösung fortsetzen und uns seelisch und geistig so einstellen und so an uns arbeiten, dass in uns und durch uns die rassische Entwicklungslinie sich weiter fortpflanzt. Ich habe gesagt, dass uns mütterlicherseits die Erlebenserinnerungsbilder als Erbgut übertragen sind, als seelisches Gut, und väterlicherseits die Bilder, die räumlich durch die Denktätigkeit entstehen, als geistiges Gut. Beide Bildarten, diejenigen der stofflichen Welt und der Welt der gespannten Räume, die erlebten und erdachten Bilder, wirken sich in uns aus als göttliche Führung, wenn sie nicht überdeckt werden durch Vorstellungen der kirchlichen und exakt wissenschaftlichen Verziehung, die dieses Erbgut an seelischen und geistigen Werten unterdrücken. Werden diese Erbwerte unterdrückt, so kommen wir notwendigerweise dem andersrassigen und dem mischrassigen Menschen gegenüber in Nachteil. Wir werden ein Spielball der mischrassigen Weltknechtungspläne. Wir werden versklaven und verkommen, obgleich wir uns vielleicht blind gar damit brüsten, Germanen und Germaninnen zu sein. Wir müssen also, um Vollmenschen und in Wahrheit erlöst zu werden, erst einmal alle Erziehung durch religiöse und wissenschaftliche Autoritäten sehr kritisch betrachten, als etwas für unartige Kinder und Menschen, also für Kinder und Menschen ohne Art, ohne Rasse. Wir aber haben ein Art-Ich, haben ein Rassen-Ich. Also erziehen wir uns selbst. Nur selbst Anerzogenes dient uns selbst. Unseres Erbgutes müssen wir wieder bewusst werden. Dann ist die Bahn frei für unsere Entwicklung. Wir müssen aber wissen, wie wir diese Erinnerungen und Fähigkeiten uns wieder erringen. Wir haben diesen Weg der Weckung des Erbgutes heute noch in unseren germanischen Runen vor uns. Diese Runen gilt es zu deuten und wieder lebendig zu machen. Es gilt, sich anhand der Runen in das Weltbild unserer Vorfahren einzuleben und ihre Denkwege sich wieder zu eigen zu machen, damit wir das Erbgut in uns wecken. In den Runen sind tatsächlich alle Schlüssel zu dem Wissen unserer Vorfahren enthalten, alles Wissen über diese Welt und alle anderen Welten. Wir können nur wachsen, wenn wir erwacht sind, erwacht zu uns selbst. Die Runen sind der einzige Schlüssel auf dem Weg unserer Entwicklung. In uns liegend, in unserem Erbgut. Erweckt, aufgeschlossen, bringt uns dieses Erbgut die Entwicklung eines dynamischen Weltbildes in uns und in und um uns die Entwicklung eines eigenen Kraftfeldes und die Ausstrahlung und Fernwirkung dieses unseres Kraftfeldes nach unserem eigenen Willen, wie auch ein enges Verbundensein mit Gott. Der Weg dieser Entwicklung ist gekennzeichnet in der Aneignung der Runenkunde, in der Entwicklung der Fähigkeit, magische Raumwerte selbst zu formen, in der Entwicklung der Fähigkeit, durch Runenübungen Kraft hereinzuholen, zu formen und zu senden, in der Entwicklung der Fähigkeit, durch Runenübungen Aufschluss zu erringen. Auf dem Runengebiet kann ich nur den Weg zeigen. Wie weit jeder einzelne Schüler, wie weit jede Schülerin auf diesem Gebiet vorwärts schreitet, das liegt im Willen und im reinen, bewussten Wirken des Schülers und der Schülerin. Wer die entwickelte Kraft falsch anwendet, hat mit Rückschlägen zu rechnen und soll die Schuld, aber auch die Mehrarbeit bei sich selbst suchen. Aber anhand der von mir gegebenen Winke wird ein jeder Schüler, eine jede Schülerin jede Klippe überwinden können. Wenn nur der gute Wille stetig bleibt, wächst die Kraft täglich und schneller, als man es vorher geahnt hat. Selbst der Schwächste wird durch die Runen zum Recken. Die Not und die Zeit verlangen bewusste Menschen des Willens, der Kraft und der Tat. Wohlan, wir wollen. Wille, Kraft, Tat. Wir wollen uns tränken mit den höchsten Willensmächten des Himmels und der Erde. Wir wollen diesen Willen in uns die Kraft zeugen lassen. Wir werden aus uns die bewusste Tat gebären, als Werkzeug entwickelnder Geistrichtung, als Schaffer einer lichteren Welt. Der Verfasser. Vorwort. Im Jahre 1924 begann ich in der von mir herausgegebenen und nunmehr im 8. Jahrgange erscheinende Zeitschrift Der eigene Weg unter der Überschrift Runen, Raunen, richtig Rat mit der Besprechung und Erklärung der wichtigsten und geheimnisvollsten und in allen Muckerkreisen am allermeisten gefürchteten Schrift der germanischen Runen und der Erklärung ihrer Zeichen. Der Lehrjahre, die ich gebrauchte zu Vorstudien, war eine ganze Reihe und der Lehrfächer ebenfalls. Nicht wusste ich, wohin es wollte, dass ich mich mit Studien auf dem Gebiet der Botanik, der Medizin und der Psychologie eifrig nebenher beschäftigte und nach schwerer, hetzender Tagesarbeit bis in die Nächte um 3 Uhr, 4 Uhr geistig mich betätigte. Nicht wusste ich, wohin das wollte, dass ich Nährsalze zusammenstellte, Gifte am eigenen Körper ausprobierte, Pillen drehte, Tinkturen braute und in heilkundlicher Praxis durch Übertragung des persönlichen Magnetismus, durch Kräuteranwendung, Nährsalztherapie, Biochemie, Homöopathie und Paracelsus-Mittel Kranke heilte, Kopfrose vertrieb, unheilbare Frauenleiden behob, Lahme gehend machte und Blinde sehend, so dass ich bald Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte vor den Kranken und vor den Schikanen der vom Staat privilegierten Ärzte. War schon die Kinderzeit hart gewesen, aber voll von Gelegenheiten, auf eigenen Wegen zu selbst erworbenen Erkenntnissen zu kommen, so waren das dritte und das vierte Jahrzehnt meines Lebens noch mehr. In meinem Beruf der Zeitungsbranche tat ich etwas mehr wie meine Pflicht, so dass ich stufenweise hinaufrückte, langsam aber sicher. Daneben meine Studien, daneben noch eifrige politische Betätigung, Delegiertensitzungen der Fachorganisationen, Durcharbeiten der Presse, vor allen Dingen auch vor 20 Jahren schon der völkischen Literatur aus dem Verlage des alten Kämpfers Karl Rohm in Lorch und Zeitungsberichterstattung, kommunalpolitische Aufsätze, Kunstkriterien. Ich weiß nicht, woher ich die Zeit nehmen sollte für meine vielseitigen Studien und was nutzte es, dass ich auf verantwortungsvollen Posten die höchsten Gehälter am Orte ausbezahlt erhielt. Es ging alles für meine geistige Selbstausbildung hinaus und heute noch bin ich arm wie eine Kirchenmaus. Aber wie es ist, der Mensch braucht etwas zu essen, etwas zu trinken, ein Dach über dem Kopf und ein Bett. Dafür sorgen ist eines jeden Menschen eigene Pflicht. Wer an diesen Sorgen kleben bleibt, darin aufgeht, der klebt sicher fest. Menschsein heißt aber, eine über diese täglichen Dinge hinausgehende Aufgabe zu haben. Erfüllt er diese, so wird das Tägliche wohl auch täglich da sein. Aus meinen Studiengebieten, oder war es aus meinem eigenen Inneren, schälte sich mit der Zeit etwas an Neuem, nirgends Gelesenen, nirgends Erfahrenen heraus. Die Erkenntnis vom Lebenswert der Richtung, des Winkels, der Veranlagung und des Menschentyps. Erfahrung bewies mir, dass hier unbekannte Kräfte am Werke waren. Typische Menschen, typische Familien, typische Veranlagung, typische Krankheiten wurden geschaffen aufgrund unbekannter Gesetze. Wenn der Mann kam, um mich zum ersten Male zu seiner kranken Frau zu holen, sagte ich ihm beim Eintritt in mein Sprechzimmer, dass er wegen seiner Frau käme, an welcher Krankheit sie leide, wie sie aussehe, wann sie wieder gesund sein würde. Ging ich zu unbekannten neuen Patienten, so sprangen mich die Schmerzen an und das Leid, und Krankheitsursache und Heilweg war offen und klar. Wunder über Wunder, ich bin nur ein Werkzeug. Aber zu Wundern gehören auch geistige Führer und geheime Gesetze. Doch alles dient dem Dienst an der Menschheit. Der Lehrer lernt, indem er lehrt, und der Helfer hilft sich geistig weiter, wenn er wahrhaft hilft. Ineinander greift Wesen, Gesetz und reines Wollen. Von selbst kam das Wissen um die Runen. Sie waren da, nicht als Schrift, sondern wirksam als Richtungen, Raumwerte, Strömungswerte. Die magnetische Behandlung Kranker, die chemischen Verwandtschaften, die Ansammlung und Formung der Materie zur typischen körperlichen Gestalt im Menschen wiesen auf Gesetze, auf Kräfte hin, die schon vor mir irgendwie erkannt und festgelegt sein mussten. Ewig konnte die Menschheit nicht blind an ihnen vorbeigegangen sein. Aber niemand schrieb darüber, niemand sprach darüber. Waren diese Gesetze so gefährlich, so umstürzend dem Eigennutz, der sich wohlorganisiert und bunt aufgeputzt überall breit machte? Was verpönt ist, was verfolgt wird, was unterdrückt wird, was als heidnisch beschimpft wird. Wozu der Aufwand von so vielen vereinten und doch ängstlichen, von einem schlechten Gewissen zeugenden, fanatischen Kräften, wenn die Gegenkraft, die ewige Urkraft, der geistige Lebensborn, dem selbst alles Leben entsprießt, nicht noch viel stärker ist, so stark, dass er unüberwindlich ist und Zeit und Menschen überdauert? So wuchsen die Runen empor in meinem Empfinden. Und wenn auch am Tage der Verstand, das Gehirndenken sich umsonst mühte um die Form, in der Nacht war ich, während mein Körper schlief, daran die Formel gegen Formel stellte, Gleichung erzielte und innere Entspannung und von im Traum gesprochenen Worten erwachte. Worte, die so eigenartig griechisch klangen. Daneben sprangen mir mitten im Tagewerk Worte ins Gesicht. Ja, natürlich, das Wort Erinien der Griechen war das deutsche Wort Erinnerung. Griechische Sprache war aus deutscher Sprache entstanden. Auf dem Heimweg von der Arbeit sah ich auf einer Fensterbank einer Erdgeschosswohnung ein Kind sitzen. Die Mutter hielt von hinten her sorglich das Kind beiderseitig unter der Achsel mit beiden Händen. Das Kind zahnte, der Speichel floss aus dem Mündchen auf das Lätzchen, weit auf stand der Mund des Kindes, wie der Mund des Hauses das Fenster. Von Zeit zu Zeit fasste sich das Kind mit der ganzen Hand in den Mund. Schmerzen durch die empordrängenden Zähne. Dazwischen aber sprach das Kind eifrig und mit Innenbrunst immer dasselbe. Eiji, eiji, eiji, eiji. Das Kind arbeitet mit dem Singen dieses Wortes, durchfuhr es mich, seine Zähne durch das Zahnfleisch. So übte ich weitergehend ebenfalls. Eiji, eiji, eiji. Und siehe, ein Drängen empor in der Brust. Der Volksmund sagt auch, das Kind bekommt bei Hustenanfällen die Zähne durch die Brust. Die Verpflanzung der aufwärtsdrängenden Schwingung in die Kiefer, in das Zahnfleisch. Die Kiefern, das Zahnfleisch, wurden erschüttert, durch seine Schwingungen massiert. In dem Kinde war etwas Selbstwissendes vorhanden, das Wissen um Gesetze, die willensbewusst angewandt am Körper formten. Und es fielen mir die Kinderspiele ein, die wir einst im Reigen auf Friesisch sangen, und der immer wiederkehrende Satz »Von hoge doge desse, von hoge doge desse«. So lehrte das Leben am Wege, der Mensch, das Kind, der Vogel, der Hund, das Pferd, immer innenbewusstes Leben und Kenntnis und Anwendung von Gesetzen, die immer noch und ewig alles Leben bestimmend wirksam sind und die einstmals nicht nur Priesterwissen, sondern Volksgut gewesen sein müssen, denn unerschöpflich wurde nun der Born, der mir aus Sprache, Meinung, Sitte, Brauch und Gewohnheit des Volkes entgegenströmte. Einsame Wanderung in der Morgenfrühe gebar dann das Recken und Strecken, das Stammeln, das Singen, das Jubilieren der Runenformen, der Runenworte. Es waren Kräfte da, die den Körper erfassten und in ihre Strömungsrichtung brachten. Ohne meinen Willen fingen die Hüften an zu springen und zu tanzen und im Rhythmus kreiste das Sonnengeflecht. Das Rückgrat wurde zur sich windenden Schlange, der Kehlkopf, der Adamsapfel, erzitterte und Worte formten sich ungewollt und lockten Vögel und Eichkätzchen heran. Auf dem Heimweg sah ich vor mir, um mich, etwas mitgehen, im goldenen Schimmer, zwei Spannen vor meinem Körper. Das goldene Vlies? Jahre nachdem, als ich es für notwendig hielt, dass der bewussten Irreführung der Gottsucher zu meinem Teil ein Ende bereitet wurde, begann ich dann in verhüllter Form mit der Veröffentlichung der lebendigen Runenkunde. Die Runen wohl Schrift, aber auch noch viel mehr. Richtungszeichen, Raumzeichen, Kraftzeichen, Spannungszeichen, Zeichen des in der Runenübung selbst zur Rune werdenden Menschen. Doch weiter musste der Samen ausgestreut werden. In meinen öffentlichen Vorträgen flogen die Bleistifte der stenografierenden Hörer. Echte, wahre Sucher und Schmarotzer, denen es um die materielle schriftstellerische Auswertung dieser neuen Gedanken zu tun war. Vielleicht ließen sich daraus neue zeitgemäße lockende Formeln schmieden, unter irgendwelchen exotischen Namen neue Fesseln für das germanische Volk, für die Suchenden überall. Mochten sie. Im Honig sammelten sie Gift. Gift dem Falschen. Auch arische Schriftsteller und Führer stahlen. Das schmerzte. Was ein Redner sagt, ist ja gesetzlich nicht vor Abschreiben und Druck geschützt. Hätten sie zu fragen gewusst, so hätte ich gerne gegeben. So wanderte das Runenvaterunser hinaus unter falscher Flagge, aber bruchstückweise, denn ich kannte die Marder und gab Bruchstücke und den Schlüssel. Wer im Runengeist war, dem würde sich alles von selbst erschließen. Ich konnte nur den Samen ausstreuen. Das ist naturbedingt. Zum Aufgehen musste ihn jeder selbst bringen. Mangel an Geld und der Kampf mit dem Leben machte es mir unmöglich, neben meiner Zeitung und meinen kosmobiologischen Studien noch Bücher über Runenkunde zu schreiben, und mehr weitete sich das Gebiet. Aber ich wirkte schon viel dadurch, dass ich den richtigen Runengedanken weckte in der Öffentlichkeit, in tausenden von sehenden Herzen und in tausenden nach Klarheit suchenden Gehirnen. Das Mitdenken von tausenden unserer Brüder und Schwestern zwang hunderte von Schriftstellern zum Schreiben. Auch diese sind Werkzeuge und Mitarbeiter, jeder nach seiner Art, erfasst vom Runengedanken. So flogen und fliegen nun in diesem Felde der Runenidee die Bälle hin und her. Wenige wissen, wer dieses Feld so gestaltet hat, dass es dreidimensional geworden ist und ein Feld der göttlichen Kräfte. Gute und schlechte Spieler, ehrliche und unehrliche. Hinter allem steht das um Erkenntnis, Wissen und Selbstständigkeit ringende Volk mit der Wunschkraft der Sehnsucht und die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft auf dem Gebiet der Physiologie der Drüsen, auf dem Gebiet der Atomforschung, auf dem Gebiet der Strahlenforschung, auf dem Gebiet der radiotechnischen Entwicklung ebenso durch eben dieselbe Wunschkraft erzwungen und gefördert, Schritt um Schritt. Was ich erlebt hatte und in meinen Runenaufsätzen schon 1924-25 schrieb, dass der menschliche Körper Antenne und Sender ist, das drängte sich mit Gewalt bis 1930 dann allen Denkenden auf und endlich entdeckte ein Münchner Student, wie die deutschen Tageszeitungen im Jahre 1931 berichteten, dass der menschliche Körper eine Antenne darstellt. Wenn das endlich ein Student entdeckt, darf das ja wohl auch so sein. Hinter allem steht der zwingende Fortschritt, Entwicklung wollende Geist. Er wirft die Menschen die Bälle ins Spiel. Nun wollen wir die Spielregeln aufstellen. Die Zeit ist reif. Ich hoffe, dass es mir gelingt, diese mit diesem Bändchen beginnende Runenbücherei recht lange fortzusetzen. Mit einem Gesamtüberblick über die Runen als Schrift beginnt die Runenbücherei mit diesem Band. Dabei sollen die grundsätzlichen Fragen, die geschichtlich und rassenseelisch und weltanschaulich mit den Runen zusammenhängen, ebenfalls kurz gestreift werden. In den weiteren Bänden sollen dann die Runen als Raumwerte, Sprachzeichen, Sendezeichen, astrologische Zeichen, chemische Zeichen und so weiter Erklärung und Behandlung finden. Es gibt kein Gebiet des Lebens, das nicht durch die Runen aufgeschlossen wird. Immer reicher und klarer wird, Schritt um Schritt, der Lebensweg für Leserinnen und Leser werden. Und gutes Werk wird in der Zukunft bewusst gedeihen. Ich schreibe für meine Schwestern und Brüder im Volke. Da muss ich schreiben, wie man im Volksdom spricht, um das große Gebiet möglichst verständlich darzustellen. Trotzdem ist der Inhalt der Runenbücherei hochwissenschaftlich und bringt Wegweiser für die Wissenschaft in Fülle. Darum ist manches nicht so leicht zu lesen als wie ein Roman. Die Runenbücherei soll Lehrbücher der Runenkunde bringen, und zwar der angewandten Runenkunde. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber aus ihnen werden Herrenjahre. Wer lernen und wachsen will, lese das folgend Gegebene nicht einmal, sondern viele Male und verarbeite das Gelesene auf einsamen Spaziergängen. Dann werden Erkenntnisse, Kräfte, Fähigkeiten blühen, die mehr wert sind als wie ein ganzes Leben und alles Geld und aller Scheinglanz der Welt. Und eines bitte ich noch zu bedenken. Ich bin nur Werkzeug. Ich kann nur geben, was ich habe. Ich kann nur formen nach meinen Fähigkeiten und Kräften. Und zwischen meiner anderen zermürbenden Tagesarbeit muss ich hier schriftlich niederlegen, was zu den Runen gesagt werden kann. Aber ich hoffe, dass Tüchtigere, Fähigere aus dem Kreise meiner Leserinnen und Leser erwachsen, damit weiter der Runendom sich gestalte. Das muss, soll und wird so sein. Wer sich leicht an Worten stößt, bedenke noch Folgendes. Die Runenbücherei wird die Wahrheit enthalten. Nicht immer lässt sich vermeiden, dass Wahrheit und Klarheit kranken Seelen und empfindlichen Augen Schmerzen bereitet. Wahrheit, die da schmerzt, zeigt kranke, schwache Stellen an. Wer diese hätscheln will, der vermeide die Wahrheit. Wahrheit hat nichts mit Hetze zu tun. Wahrheit nimmt Freistellung, Hetze entstellt. Weil also die Wahrheit so gerne verschwiegen wird, kann sie, in der Runenbücherei offen gesagt, überraschend, unangenehm, angreifend auf den ersten Blick empfunden werden hier und da. Das kann nicht vermieden werden, das liegt daran, dass die Unwahrheit so lange krankmachend wirkte. Was in der Runenbücherei gesagt wird, kann belegt werden. An Literaturhinweisen soll es nicht fehlen. Wer nicht glauben will, kann wissen. Rassenhass hat in mir keinen Raum. Rassenerkennen wird die Runenbücherei bringen. Das Erkennen des Wertes jeder Rasse schafft bewusste Menschenliebe. Rassenhass entspringt meistens dem Neid und dem Kampf um Vorteile. Jede Rasse, die sich nicht selbst erkennt, schädigt sich. Jede Rasse, die auf Vorteile aus ist, schafft sich das Gericht. Rassenkunde ward auch von nationalen und kirchlichen Kreisen immer bekämpft. Wir sind, wie wir sind, unser Eigen und Gottes. Zwischen unserem Selbst und Gott wollen wir keine anderen Menschen, keine Zwecklügen, sie mögen sich nennen, sich ausschmücken, wie sie wollen. Zwischen uns und Gott wächst der Blut- und Geistbaum der Rasse, der wir angehören. Des Baumes Äste, an dem wir ein Zweiglein sind, wachsen in Raum und Zeit. Des Baumes Wurzel ruht in Gott. In Gottes Garten wachsen aber mehrere Bäume. Alle haben sie Luft und Licht, wenn Klugheit und Liebe sie anleitet, sich gegenseitig Licht und Luft zu gönnen. Ist diese Liebe, diese Klugheit nicht vorhanden, so wühlen die Zweige sich ineinander und nehmen sich Luft und Licht. Stürme fahren dazwischen, Zweige brechen ab und verdorren. Wer Zweig ist, sehe sich vor. Werkzeug müssen wir uns selbst sein, Blüte und Frucht, damit wir samentragend werden für die Ewigkeit. Rassenerbgut ist wichtig. Wer das erkennt, erkennt sich selbst und auch die anderen erst recht, kann auch sich und die anderen erst bewusst lieben. Wir sind alle auf Wegen, aber ein jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Wer auf anderer Menschen Weg geht, verliert sich selbst. Ich-Entwicklung ist das Erste. Sind wir nicht unser Eigen und Gottes? Womit wollen wir durch das Leben gehen oder durch den Tod und durch die folgenden Leben? Wenn wir unser Eigen sind, sind wir auch Gottes Eigen. Wir müssen wachsen, aus uns selbst wachsen, wachsen aus Gottes Nährboden, den er uns im All bietet. In uns wächst das All Gottes hinein und formt uns. In uns formen wir unser Ich und Ich-Bewusstsein wächst aus dem All sich in uns entgegen. So erkennt sich Gott im All und in uns. Friedrich Bernhard Marby. Ewige Gestaltungswege. Heilige Schrift. Wann und wo wir die Worte Heilige Schrift sprechen, sollten wir uns vorher darüber klar sein, was diese Worte bedeuten. Der Begriff Schrift ist ein ganz eng begrenzter. Er betrifft das Schriftbild. Heilige Mythen, die in Schriftstücksammlungen vereinigt sind, haben alle Völker. Bezeichnet man aber eine Schrift als heilig, so gilt das in Hinsicht auf die Schriftformen. Dieses Schriftbild, diese Schriftformen alleine sind heilig, weil diese Schriftformen etwas verhehlen, denn der Sinn des Wortes heilig ist, heil gleich ganz, ursprünglich hehl gesprochen. Was heilig ist, das verhehlt, das verbirgt unter der Form einen inneren Sinn. Also ist eine heilige Schrift ein Schriftbild, eine Schriftzeichenreihenfolge, eine Schriftformenreihenfolge, die jedes Schriftzeichen für sich besonders und jede Schriftzeichenreihe im Ganzen etwas Heimliches verhehlt, etwas einschließt, etwas in sich birgt. Dabei muss dieses heimlich Verhehlte nicht nur heilbringend sein, nein, es muss auch Sein, Wesen, Willen, Kraft und Leben aller Götter, Geister, Seelen, Wesen und Welten bergen. Und zwar muss dieses alles angezeigt sein in den Schriftformen, wie auch in der Schriftformenreihe. Aus jeder einzelnen Schriftform muss also nicht nur geistig, seelisch, körperlich, Wesenhaftes abstrahlen, sondern es muss durch die Schriftform auch möglich sein, mit dem entsprechenden Geistwesen, mit dem entsprechenden Seelenkomplex, mit der entsprechenden Körperwelt sich zu verbinden. Da weiter die uns umgebende Welt, in der wir nun einmal sind, räumlich dreidimensional ist, so müssen einige Zeichen einer der Wirklichkeit entsprechenden Schrift auch dreidimensionale Zeichen, Raumzeichen sein. Weil weiter in der uns umgebenden Welt Richtung und Bewegung und Kraft sich zeigen, müssen auch einige Zeichen der echten heiligen Schrift so gestaltet sein, dass sie Richtungen, Bewegungen und Kräfte anzeigen. Da weiter ohne Frage die Weltmasse in mehreren Verstofflichungsvorgängen erscheint, müssen auch diese Verstofflichungsvorgänge irgendwie in der echten heiligen Schrift angezeigt sein. Somit wissen wir, was wir von einer echten heiligen Schrift erwarten und verlangen können und müssen. Im eigenen Wesen der Schrift, in Schriftform und Schriftformenreihenfolge muss alles dasjenige enthalten sein, was wir vorstehend als unbedingt notwendig ansehen, um eine solche Schrift als wahre, heile, heilige Schrift ansprechen zu können. Dann noch muss eine echte heilige Schrift nicht nur Zeugnis ablegen für das, was im Raume der Welten ist und vor sich geht, sondern sie muss auch selbst aufgrund der in ihrer Schriftformen vorhandenen Kräfte in dem Raum aller Welten neu zeugen können. Das ist der Sinn des Wortes heilige Schrift. Eine Sammlung von Erzählungen, Gleichnissen, Sagen und Märchen kann also nie eine heilige Schrift sein, und wer das dennoch glaubt, bewegt sich entweder in aufgezwungenen Denkkreisen oder in selbstgeschaffenen Suggestionen und beweist damit nur, dass er das höchste Geschenk des Vaters aller Dinge und Wesen, eine eigene Denkfähigkeit, sicherlich nicht besitzt oder sehr gering achtet. Der Begriff Heilige Schrift betont das Wesen dieser Schriftzeichen. Wer aber nicht einmal sich über das Wesentliche des Begriffes heilig, gleich helig, klar werden kann oder klar werden will, der hat nicht das Recht, darüber zu urteilen, was heilig ist, und auch nicht das Recht, darüber zu bestimmen, welche Schrift eine heilige Schrift sei. Heilige Sprache. Was für die echte heilige Schrift gilt, das gilt auch für die heilige Sprache. So gut es nur eine echte heilige Schrift geben kann, so gut gibt es auch nur eine echte heilige Sprache. Die heilige Schrift und die heilige Sprache gehören zusammen. Alles dasselbe, was durch die Schriftzeichen der heiligen Sprache in Formen, Kräften und Vorzeugen zum Ausdruck kommt, alles dasselbe muss auch in einer heiligen Sprache durch Lautkräfte in Wirksamkeit gesetzt werden können. In der heiligen Sprache haben wir die heilige Schrift vor uns, wie sie räumlich in Lautgebilden sich auswirkt. Wir können also in der heiligen Sprache die heilige Schrift aussprechen. In der heiligen Sprache wird Wesen und Kraft der heiligen Schrift auf anderer Ebene in Wirksamkeit versetzt. Entspricht die heilige Schrift allen Daseinsstufen und Verhältnissen in der räumlichen Welt der fein- und grobstofflichen Verhältnisse, so sind wir durch die echte heilige Sprache imstande, in alle Welten hinein weitere Kraftwellen zu bauen, Kräfte der Welten auszuwählen, zusammenzufassen, umzuformen und in Wirksamkeit zu bringen, auf die Richtung zur Verstofflichung oder Entstofflichung. Alles, was unausgesprochen in und durch die echte heilige Schrift vorhanden ist, kann ausgesprochen werden durch die echte heilige Sprache. So ist die echte heilige Schrift und die echte heilige Sprache eine Einheit, die aber auf verschiedenen Ebenen wirksam ist. Aus allen diesen Feststellungen heraus kommen wir zu der Erkenntnis, dass eine heilige Sprache nur da zu finden ist, wo auch eine heilige Schrift vorliegt. Heilige Tat. Als drittes gehört zu der Heiligen Schrift und der Heiligen Sprache die heilige Tat. Alles dasjenige, das in der echten Heiligen Schrift erfasst und weiter durch das echte heilige Wort in Wirksamkeit versetzt werden kann, wird durch die heilige Tat erst zur heiligen Tatsache. Wirken beim Entstehen einer Tatsache die Heilige Schrift, die Heilige Sprache und die Heilige Tat mit, so ist erst dann die in Stoff und Form hingestellte Tatsache heilig, selbstzeugend, segenbringend, heilausstrahlend. Das Fundament, das Grundwesen des Heils ist also erstens die Heilige Schrift, zweitens die Heilige Sprache, drittens die Heilige Tat. Erfolg, die Heilige Tatsache, das Heil. Das Heil ist auch das Ganze, weltumfassend, weltbeherrschend, in Gott ruhend. Was ist nun die heilige Tat? Die heilige Schrift besteht in Linienformen, Schriftformen, Zeichenformen. Die heilige Sprache besteht in Lautformen, die mit den Bildformen der heiligen Schrift ein Ich gehen. Die heilige Tat aber besteht in einer Formung des Körpers, bei der die Bildheit des Schriftzeichens und die Lautströme und die Schwingungen der Sprache zum Tun gebracht werden. Die Heilige Schrift vermittelt Heildenken, die Heilige Sprache setzt den Gedanken in Kraft um, die Heilige Tat formt die Kraft und sendet sie aus durch entsprechende Körperstellung in der Runenübung. Durch diese entsprechenden Körperstellungen bei gleichzeitigem Denken und Aussprechen desjenigen, das in der Heiligen Schrift vorhanden ist, wird der Mensch selbst geistig, seelisch und körperlich Rune, Schlüssel zu allen Geistern, Wesen, Sphären, Kräften und Formen des Seins und der Welt. Nur dann gedeiht die Tat, wenn er so auf ganzem Wege, auf heilem Wege, auf heiligem Wege vorgeht. In Harmonie mit dem Schöpfungswege vorgehen heißt, schöpfen und schaffen und gelingendes Glück ausstrahlen. Entgegengesetzt dem Schöpfungswege und ohne Anleitung und ohne selbst Schlüssel sein zu wollen, schaffen heißt, sich das Elend schaffen. So kann nichts gelingen, nichts glücken. Und wenn im Spiel der Natur- und Umweltkräfte doch etwas glückt, so ist das alles nicht selbst erworben, es zeugt, wie es will, und kann bald verloren gehen. Echt und fortzeugend in Ewigkeit sind nur die in der Einheit der echten heiligen Schrift, der echten heiligen Sprache und der echten heiligen Tat hervorgebrachten Tatsachen. Sie sind das Heil, die ganzen, die helfenden, die einigenden, die fördernden Tatsachen. Falsch und elend vorzeugend, wenn auch erst vielleicht glänzend erscheinend, sind die von den Menschen in die Welt gepflanzten falschen Tatsachen, die den Fall, die Vernichtung in sich tragen, weil sie einen Abfall von dem Gestaltungswege darstellen, der in der echten heiligen Schrift, der echten heiligen Sprache, der echten heiligen Tat von Anbeginn der Welt durch Gott selbst niedergelegt ist in unabänderlichen Gesetzen. In die Art der Lenkung des Geschehens, in die Reihenfolge der Verstofflichung und Entstofflichung, wie ein Gott sie uns zeigt, müssen wir uns einpassen, einfühlen, einleben und uns an Lenkung und Reihenfolge ein Beispiel nehmen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Gott lenkt auf bestimmten Wegen und in bestimmter Reihenfolge. Heilige Runen wirken im Weltenraum des Äthers, heilige Sprache wirkt im Umraum in Verbindungen mancherlei Art rhythmisch. Heilige Tat kuppelt in Runenübungen Äther und Stoff zur durchgeistigten, gewollten, fortzeugenden Tat. Denken alleine tut's nicht. Lenken, sich selbst und die Kräfte lenken, wie Gott lenkt, das ist das einzig Richtige, das führt zum Gelingen über die heilige Schrift, über die heilige Sprache, über die heilige Tat, zum Heil. 3 mal 3 gleich 9. Die Dreiheit des Heils in Schrift, Sprache und Tat muss sich auch in jedem Einzelwert des Heils spiegeln. Die echte heilige Schrift muss also 3 Grundwerte aufweisen. Diese 3 Grundwerte müssen den Weltgrundwerten entsprechen. Diese 3 Grundwerte sind erstens Richtung gleich Geist, zweitens Raumwert gleich Seele, drittens Spannung gleich Materie. Ebenso muss die heilige Sprache 3 Grundwerte aufweisen. Diese 3 Werte sind erstens Atemstrom gleich Geistrichtung erfassend, zweitens Selbstlaut gleich Seelenerleben umfassend, drittens Mitlaut gleich Kuppelung und Umformung. Dementsprechend muss auch die heilige Tat drei Grundwerte einschließen und zur Auswirkung bringen. Die drei Werte sind erstens Stellung gleich Raumrichtung erfassend, zweitens Bewegung gleich Raumrichtungen mischend, drittens Umformung, Ausdehnung gleich wirkend, waltend. Unter allen neun Werten sind die drei Werte unter eins miteinander verwandt und haben Beziehungen zur Heiligen Schrift. Die drei Werte unter zwei haben Beziehungen zur Heiligen Sprache und die drei Werte unter drei haben Beziehungen zur Heiligen Tat. Wie zum Beispiel in den ersten Stufen der Geist zum Ausdruck kommt, so kommt in der zweiten Stufe die Seele zum Ausdruck und in der dritten Stufe der Stoff. Alle neun Werte vereinigt bilden die neun Zahl der Mütter, derjenigen Mütter, die alles Sein gebären. Wo finden wir die echte Heilige Schrift? Wie wir gesehen haben, muss eine echte Heilige Schrift durch das Bild ihrer Schriftzeichen beweisen, dass sie heilig ist. Eine echte Heilige Schrift muss zuerst eine Richtungsschrift sein, das Wesen der Richtung muss hervorspringen. Im Raume kommen die geistigen Werte des Seins in der Richtung zum Ausdruck. Das Grundgerüst allen Lebens ist das Geistige. Alles ist einmal aus Geistigem entstanden. Da die Richtung Grundgerüst allen Seins ist, muss eine echte Heilige Schrift also erst einmal vor allen Dingen eine Gerüstschrift sein. Was irgendwie ist, was irgendwie ein Sein hat, hat auch ein bestimmtes Gerüst. Ein Gerüst besteht aus Balken. Wie ein jedes Haus in seinen Balken und Trägern ein Gerüst hat, wie der Bau des menschlichen Körpers ein Gerüst in seinem Knochengerüst hat, wie im weiten All die Richtungen in Raum das Kräftegerüst des ganzen Weltenbaues sind, so muss auch eine echte heilige Schrift wenigstens in einer ganzen Anzahl ihrer Schriftzeichen eine Gerüstschrift, eine Balkenschrift sein. Das Bild einer Gerüstschrift, einer Balkenschrift, aber bietet im vollen Maße die germanische Runenschrift. Wie keine andere Schrift zeigt sie hervorragend, einfach und klar Richtungswerte in den Formen vieler Zeichen an. Die ganze Runenschrift besteht aus Gerüstbalken. Was eine echte heilige Schrift dann weiter zum Ausdruck bringen muss, das sind die Raumwerte. Diese sind klar in den Winkeln, in denen die Balken der Runen verlaufen, angezeigt. Spannungswerte zeigen sich wieder in anderen Formen der germanischen Runen an. Aber auch die im Weltall in allen Verhältnissen wirksame Bewegung und deren Kräfte und damit die verschiedenen Stufen des Verstofflichungsvorganges müssen im Schriftbild einer heiligen Schrift angegeben sein und das ganze Bild abrunden. Wir finden diese Werte ebenfalls in den germanischen Runen angegeben. Was zum Schluss alle Werte der hier in den Runen vor uns liegenden einzigsten heiligen Schrift zur Ganzheit der Darstellung von Gott, Himmel und Erde eint, das ist die Reihenfolge der Runen. So entsteht vor uns wieder, uns lange vorenthalten, das Gefüge und das Wesen des Heiligtums aller Menschheit, die echte heilige Schrift in den Runenreihen der Germanen. So sind die Runenreihen der Germanen mehr als wie bloße Schriftreihen, sie bergen die heiligen Stempel, mit denen ein lebendiger Gott die Welt und das Leben und die Lebenserscheinungen prägt. Erst wenn wir die Runen als echte heilige Schrift erkannt haben, so wie es nach der Lage der Dinge hier klar gekennzeichnet wurde, werden wir auch fähig sein, andere Schriften als das zu beurteilen, was sie sind. Die Formen der Runenschrift beweisen, dass alle anderen Schriften der Erde und aller Zeiten von der germanischen Runenschrift abstammen, wohl anfänglich von runenkundigen Germanen gestaltet wurden, aber mit der Zeit und seitdem die Germanen nicht mehr die Priester, Lehrer und Könige südlicher, östlicher und westlicher Erdstriche waren, verwildert und den Veränderungen, wie sie das Schreibmaterial und die Unvernunft bedingte, anheimfielen. Auch finden wir, dass alle anderen Schriften neben den Veränderungen, die Unkenntnis und Schreibmaterial verursachten, nur Teilgebiete, Teilwerte der echten heiligen Schrift, Teilwerte der Runenschrift als Grundlage, wenn überhaupt noch eine vorhanden ist, haben. Aus allen diesen und mehreren anderen wichtigen Gründen, deren Anführung im Rahmen dieser Arbeit einfach nicht möglich ist, haben wir also keine Hoffnung, die echte Heilige Schrift bei den Menschen in Ägypten, Palästina, Mesopotamien, Phönizien, Griechenland, Italien oder in Afrika, Asien und Amerika oder anderwärts zu finden. Wir würden vergeblich suchen, denn wir würden niemals mehr finden als wie zerstückeltes und verdorbenes germanisches Schriftgut. Wir wenden uns daher ab von dem Süden, der uns immer und immer wieder betrogen hat, und wenden uns der Urheimat der Menschheit zu, dem Urborn aller echten Kultur, dem heiligen Norden. Hier im Norden, dort, wo des Sternenhimmels und des Allraumes Wellen in reinster Form an den vorwärts stürmenden Erdball anprallen, muss auch der wahre, der unmittelbare, der gottgegebene, der alle Tore aufschließende Schlüssel zu finden sein, die Allraune, die Allrune, die Schrift, die alles verhehlt, alles aber auch aufschließt, die einzige, echte, wahre, heilige Schrift. Diese aber ist, wie wir gesehen haben und weiter sehen werden, heute noch und alleine vorhanden in der germanischen Runenschrift. Die Wahrheit lässt sich wohl unterdrücken, aber nicht töten, und Gott lässt sich nicht spotten. Ein ungeheuer, schändlicher Weltbetrug herrscht heute. Was bisher als heilige Schrift angepriesen wurde, ist keine heilige Schrift und ist seit tausenden von Jahren zu unheiligen Zwecken gebraucht. Was die Weltbetrüger damit erreicht haben, sehen wir an den heutigen Zuständen. Das Wort ihrer eigenen Bibel, an ihren Werken sollt ihr sie erkennen, richtet sie. Rassen wurden gemordet, Völker zerstampft, Seelen verkauft, die besten, geistigsten Menschen niedergezwungen und der Abschaum der Hölle auf den Thron gesetzt. In Not und Verzweiflung, belogen, betrogen und enterbt an allen geistigen, seelischen und materiellen Werten, kämpft der Bruder gegen Bruder. Das sind die Erfolge derjenigen Kreise, die kühn behaupten, dass sie im Besitze der Heiligen Schrift seien, aber dieses bis heute noch nicht bewiesen haben. Wir aber werden beweisen, dass alles Lüge und Betrug war, dass sie niemals die echte Heilige Schrift und ihr Wesen überhaupt gekannt haben, und wir werden die einzige echte Heilige Schrift wieder erstehen lassen, wiedererweckt aus dem Erbgut unserer Vorfahren. Und wir werden die echte Heilige Schrift, die echte heilige Sprache und die echte heilige und bewusste Tat wieder wirken lassen zur Neugeburt und zur Erstarkung derjenigen, die noch nicht angefault sind und die noch zu retten sind für das kommende Lichtreich der Menschheit. Heilige Runen, ihr werdet uns wieder lehren das Lied von der echten Liebe, von dem reinen Willen und von der wahren Kraft. Die Welt soll an euch gesunden, erstarken oder zu Schutt werden. Zusammenfassung: In den vorstehenden Kapiteln ist der Schöpfungsweg Gottes gekennzeichnet. Der Schöpfungsplan in den Runen als Schrift, der Schöpfungsakt in der Runensprache und die Verstofflichungsvorgänge entlang dem planvoll geleiteten Rhythmen zur stofflichen Form als äußeres Abbild des innen gehegten Planes. Die echte Heilige Schrift erkannten wir in den Runen unserer Vorfahren. Wie sie die heilige Sprache anwandten und die Runen körperlich übten, werden wir noch lernen. So groß und geist- und weltumspannend diese Idee ist, die hier in dem Runenweistum zum Ausdruck kommt, sie ist von unseren Vorfahren geprägt, und kein Volk und keine Rasse der Erde hat es sonst je vermocht, in so einfacher und klarer Form das Wesen und die Wege Gottes im Sein und in der Schöpfung zu erkennen und als von den Menschen bewusst einzuhaltenden Schöpfungsweg festzulegen. Das Erkannte kennzeichnet den Erkenner als Kennenden, aber auch als Könnenden. Diesen Weg der Erkenntnis bis zum Kennen und Können wollen wir in Zukunft wieder gehen, Schritt um Schritt. Rassengeister, Rassenseelen, Rassenkörper. Der Kampf um die Einkörperung, maskierte Dämonen. Dass verschiedene Menschenrassen die Erde bewohnen, bestreitet kein vernünftiger Mensch. Dass es eine germanische Rasse seit Urzeiten gab und dass sie heute noch vorhanden ist, bestreiten immer gerne diejenigen Menschen und Kreise, die diese germanische Rasse zugrunde richten wollen und doch an ihr schmarotzen. Wer heute sich merken lässt, dass er bewusster Germane ist, wird allen Kreisen der Schmarotzer und Geschäftemacher damit verdächtig. Das Erwachen des Germanentums soll möglichst verhindert werden. Kirche, Universität, Beamtenapparat und Wirtschaftsapparat arbeiten mit aller Macht daran, den Germanen die germanische Bewusstheit zu stehlen, aber von den geistigen, seelischen und persönlichen Werten der germanischen Rasse leben sie alle. Eine von Süden eingedrungene Schicht räuberischer Elemente herrscht seit rund 1200 Jahren in Europa und fand überall Judasse und Verräter zwischen den germanischen Völkern. Durch eine gesicherte Position, durch Titel und Würden und gute Verbindungen werden diese Kreise so beeinflusst, dass in ihnen die Scham über ihren Verrat am freien Germanentum und an den germanischen Völkern nicht mehr aufzukommen vermag. Noch mehr, sie verachten und verhöhnen das niedergetretene germanische Volkstum und verspotten die geistigen, seelischen und körperlichen Werte der germanischen Rasse und sehen eine Ehre und ihre Tüchtigkeit darin, diese geistigen, seelischen und körperlichen Werte für ihre Auftraggeber auszunutzen und auszubeuten. Alle denkenden Geister aller Jahrhunderte, seit Karl dem Germanenschlechter, haben diese Sachlage mehr oder weniger klar erkannt. Zu allen Zeiten war es nicht leicht, zu dieser Erkenntnis zu kommen, denn die Gehirnverseuchung durch alle möglichen Ismen wird von den südlichen Kreisen und ihren Helfershelfern systematisch und mit allen Mitteln der Überredung wie mit allen materiellen, kirchlichen und staatlichen Machtmitteln betrieben. Die ganz besonderen geistigen, seelischen und körperlichen Werte der Germanen werden trotzdem von Zeit zu Zeit in der Öffentlichkeit anerkannt. Aber immer nur dann, wenn es gilt, unter einer falschen Flagge gewisse Interessen südlicher Kreise und ihrer Helfershelfer zu schützen. Heute nun, in der Zeit, in der die südlichen Kreise sich ganz am Ziel wähnen, wird einfach bestritten, dass eine germanische Rasse überhaupt existiert. Handhabe dazu bieten ihnen gewisse bezahlte Arbeiten sogenannter wissenschaftlicher Autoritäten und die Tatsache, dass als Folge der Rassenmanschpolitik der Kirchen und als Folge bestimmter kosmischer Konstellationen die äußere Form der germanischen Rassekörper sich in manchen Zügen veränderte. Und dennoch beweist das immer weitere Vorschreiten der Rassenidee in den Massen der germanischen Völker, dass unter der Schale hier ein geistiges und seelisches Bewusstsein rassiger Art vorhanden ist. Mehr und mehr wird dem germanischen Menschen bewusst, wie hervorragend im Wesen wie im Werte seine geistige, seelische und persönliche Eigenart ist. Das Gefühl des Eigenwertes kommt mehr und mehr dem germanischen Menschen wieder zum Bewusstsein, und das 1300 Jahre unterbunden und unterdrückt wurde, taucht heute als einzige große Gefahr vor dem organisierten Lumpengesindel des Erdballs auf. Nach allen Richtungen wird versucht, fesselnde Ideen zu erfinden und anzuwenden. Alle aber noch so heißen nationalen, kirchlichen, politischen und sonstige sich darbietende Bemühungen werden nicht verhindern können, dass die germanische Rasse erwacht und allen Schmarotzern das Lebenslicht ausbläst. Was kommt, ist nur eine Frage der Zeit, und zwar der nächsten Zeit. Wie nun die germanische Rasse bestimmte und besondere geistige, seelische und körperliche Eigenschaften und Werte besitzt, so hat auch jede andere Rasse ihre besonderen geistigen, seelischen und körperlichen Eigenschaften und Werte. Aber diese Eigenschaften und Werte sind niederer, unterentwickelter Art oder wirken sich auf anderen Gebieten aus. In der Welt der stofflichen Gebundenheit steht vor uns der Körper eines jeden Menschen rassig mehr oder weniger anzeigend, welcher Rassengeist hinter diesem Körper steht. Man bezeichnet gewöhnlich die Körper aller Menschen, die zu einer Rasse gehören, in ihrer Gesamtheit als Rassenkörper. Hinter diesem Rassenkörper, hinter dem Körper eines jeden Rassenmenschen, wirkt der gemeinsame Rassengeist. Der Rassengeist wiederum in seinen verschiedenen Abarten spaltet sich entsprechend den Aufgaben des Rassengeistes, wie Licht durch ein Prisma in Farben zerlegt wird, in die Stammes-Volksgeister. Wo weiter eine Unterteilung in den Aufgaben oder durch die Verhältnisse notwendig ist, da teilt sich der Stammesgeist noch in die Familiengeister, Sippengeister. Im Einzelmenschen ist das Ich Ausdruck des Rassengeistes. Der Hebel des Rassengeistes, der irdisch-magnetische Spiegel, dessen Wirkung auch die Körper des Rassenmenschen erbaut, ist die Rassenseele, wiederum erfassbar in Stammesseele. Volksseele, in einem echten Volke sind die Menschen alle eines Stammes. Familienseele und Einzelseele. Die Rassengeister leiten nun aus den Raumkräften des Alls heraus über die Rassenseele und ihre Unterstufen die Handlungen der Werkzeuge, also der menschlichen Körper, dem Menschen entweder bewusst oder unbewusst. Und zwar leitet der germanische Rassengeist über die germanische Seele die von dieser Seele erbauten Körper der germanischen Rasse. Jeder Rassengeist lebt so lange, wie auch das All besteht, und wirkt sich nicht nur über Rassenmenschenseelen auf Menschenkörper aus, sondern auch über Tier-, Pflanzen- oder Steinseelen auf Tierkörper, Pflanzenkörper oder die Körper der Mineralien. Der Hauptpunkt für uns besteht darin, dass es vor Millionen Jahren unserem Rassengeist gelang, über seelische Empfindungskräfte immer feinere Körper zu organisieren, in Entwicklung bis zum Menschenkörper, sodass nun in diesem menschlichen Körper eine bewusste Spiegelung des Rassengeistes möglich war und dass nun der Mensch nicht mehr alleine triebhaft, sondern auch vollbewusst und selbstüberlegend und selbstentscheidend sich in den Dienst seines Rassengeistes stellen und also geistig sich mit dem Rassengeiste wieder verschmelzen kann. So erringt er die Freiheit, sich in Wiedergeburten sich bewusst und freiwollend an einem irdischen Körper zu binden, zur Erfüllung geistiger Aufgaben. Das ist altgermanische Christusidee. Oder mit dem Rassengeist jenseits der Ebene der Verstofflichung zu verschmelzen. Der Weg in die Ewigkeit und zu Gott oder in Gott ist also bewusster Dienst in dem Einssein mit dem Willen des Rassengeistes. Werden, Wesen und Sein der Rassengeister. Solange das All besteht und die Welt, solange gibt es auch von einem Gottzentrum aus gesehen sich gegenüberstehende Räume. Aus diesen sich gegenüberstehenden Räumen bilden sich aus Richtung und Gegensatz die Rassengeister. Eine Vermischung der Rassengeister kann es deshalb nicht geben, solange wie die Welt besteht. Eine der Weiterentwicklung der Menschen dienende Vermischung der Rassenmenschen der einen Rasse mit Rassenmenschen der anderen Rasse kann also niemals zur Gottnähe oder zur höchsten Entwicklung, was ja dasselbe ist, führen, sondern nur einen Rückschlag, der die Vertierung nach ewig unabänderlichen Gesetzen zur Folge hat, bringen. Es kann also niemals durch Vermischung der Rassen eine höhere Rasse gezüchtet oder eine feinere menschliche Seele gebildet werden. Tüchtigkeit ist eine Tauglichkeit, die angewachsen, herangebildet sein muss, aus dem eigenen Werden von Leben zu leben. Alles, aber auch alles muss selbst erworben sein. Selbst erworben ist nur das, was man als eigener körperlicher Vorfahre sich erworben hat. Nur so kann man das in körperlicher Organisation und Ertüchtigung sich Erworbene, auch für die eigene Entwicklung passende, sich vererben. Durch Vermischung der Rassen geht die eingekörperte kosmische Richtung verloren, also auch der Rassengeist und damit der Antrieb zur Entwicklung. Das Empfinden, das in kosmischen Räumen wurzeln muss, wird chaotisch. Jeder geistige und seelische Wert ist eine durch Zucht erreichte Tüchtigkeit und Tauglichkeit, die angewachsen, herangebildet sein muss aus eigenem Werden. Und gleiche Geistigkeit und gleiche seelische Veranlagung treibt immer wieder die Geister zur Wiedergeburt in der Familie, in der Sippe oder in dem Volk, das der gleichen Richtung und Schwingung körperlich gerecht wird. Einen anderen Weg der Entwicklung zu Gott, einen anderen Weg der Erlösung gibt es nicht. Natürlich muss man glauben, dass ein Sein in Gott, eine endliche Erlösung möglich ist. Das kann sehr den seelischen Antrieb vergrößern. Aber nicht die kommen ins Himmelreich, die Herr, Herr sagen, sondern die den Willen tun des Vaters im Himmel, also den Willen des Rassengeistes im Raum. Also nicht die nur Glaubenden, sondern die strebenden Menschen werden aus dem Zwang, aus der Entwicklungsreihe der Wiedergeburten erlöst dadurch, dass sie sich selbst erlösen im Glauben, in der Hoffnung, in der Gewissheit an diese Erlösung und dadurch, dass sie auch diesem Glauben entsprechend sich bewusst den Aufgaben und den Arbeiten des Rassengeistes, des Vaters im Himmel unterziehen im Dienst an Gott, an dem Bruder, an der Schwester und an sich selbst. Von den Wiedereinkörperungsvorgängen. Wie schon erwähnt, ist der Hebel, über den der Rassengeist einer Rasse den Körper erbaut, leitet und beeinflusst, die Seele. Von dem Augenblick an, in dem die Seele dem Rassengeist ein vollkommenes Schaltwerk ist, kann man auch von einer reifen Rassenseele sprechen. Ist die Seele dieses vollkommene Schaltwerk, so ist es dem Rassengeist möglich, seine hohen Gedankenwellen auch in den Drüsen des Gehirns und des Körpers zu solcher Materie einzuformen, dass die Idee, dass der Wille des Rassengeistes voll von dem Menschen und ich bewusst erlebt werden kann während seines Erdenlebens. Nun sind im Grunde genommen wohl alle Rassengeister gleich viel wert. Aber nicht alle Rassengeister haben zur gleichen Zeit hochentwickelte Rassenseelen und Rassenkörper auf der Erde zur Verfügung. Kosmische Verhältnisse, Sternkonstellationen begünstigen einmal die sekretorische Arbeit der Drüsen und die Fortpflanzung und den Körperausbau der einen Rasse, einmal der anderen Rasse. Erdkatastrophen können in Veränderungen des Klimas, in Eiszeiten und Überflutungen oft Millionen von Rassenkörpern vernichten. Dadurch verlieren viele entwickelte Rassenseelen die Möglichkeit, ihre natürliche Wiedergeburtenreihe innerhalb der Familie oder des Volkes oder der Rasse fortzusetzen. Sie sind gezwungen, sich in einer anderen Familie, einem anderen Volk oder einer anderen Rasse zu verkörpern und wenn das nicht geht, in einem rassenlosen Mischmaschkörper. Die Nachkommen der nach Amerika einwandernden Germanen bekommen in der dritten und vierten Generation einen indianerähnlichen Typus. Sie folgen dem Gesetz der größtmöglichsten Ähnlichkeit, sie suchen sich Eltern aus mit einem Empfinden, das ihrem Empfinden gleich oder ähnlich ist, vor und in der Zeugungsminute. Die sich wie einkörpernde Seele verbindet sich mit dem Empfindungskomplex der Eltern, vermittelt ihnen in der Zeugungsminute ein erweitertes Allempfinden und alle drei Seelenkomplexe, das der beiden Eltern und das des Kindes, werden umgeschaltet in Richtung auf die Bildung eines neuen physischen Körpers. Das Empfinden ist in seiner Spiegelungsfähigkeit eine Eigenschaft der Seele. Die Seele ist ein Empfindungskomplex, entstanden aus Strahlungen, etwa wie Emanationen, der Erde und der Himmelskörper und der Sphären. Die Strömungen innerhalb des Empfindungskomplexes der Seele wirken sich je nach ihrer Richtung und ihrer Stärke als Triebe aus. Nicht immer, wenn die Menschen sich in Liebe umfangen, ist es einer zur Einkörperung bereiten Seele möglich, sich mit dem Empfindungskomplex der Eltern zu verbinden. Wenn es aber zu einer Zeugung kommt, so entspricht die Empfindungsgrundlage des später geborenen Menschen den Empfindungen, die die Eltern in der Zeugungsminute beseelten. So viel weniger geistiges und seelisches Erbgut in den Zeugern vorhanden ist, so viel weniger die Zeuger vermögen, ihr Empfinden allräumlich und richtungsgemäß auszubauen, so viel weniger können Rassengeister bei der Zeugung mitwirken, so viel eher wird ein aus der untersten geistigen und seelischen Regionen stammender Mensch zur Einkörperung kommen. Nicht nur einmal, sondern mehrere Male in seinem Leben wird der Mensch, dessen Intellekt hoch genug entwickelt ist, innerlich vor die Frage gestellt, ob er sich geistig in Richtung auf das Ewige, Göttliche entwickeln will oder nicht. Immer wenn diese Frage anklopft, ernst, drängend, unerbittlich, ist es der Rassengeist, sind es auch die leibfreien Verwandten, die Vorfahren, die zur eigenen Wiedergeburt drängen und hier wissen wollen, ob der Mensch in der Wiedergeburtskette auch das wieder vergelten will, wozu man ihm auch verhalf, die Gelegenheit zur Wiedergeburt, zur weiteren geistigen, seelischen und körperlichen Entwicklung. Aber auch andere Leibfreie treten an den höher entwickelten Menschen, besonders an den Rassenmenschen heran und suchen ihn so zu beeinflussen, dass er ihnen einen Körper erbaut. Zu diesem Zwecke führen sie den Rassenmenschen Personen des anderen Geschlechts zu, die oft gar nicht wissen, von wem sie angetrieben werden und versuchen so zur Einkörperung zu kommen. Am empfänglichsten gegen eine solche Beeinflussung ist immer das weibliche Geschlecht und natürlich der Empfindungskomplex, der am feinsten ist, und am meisten empfänglich ist der Empfindungskomplex des hochrassigen germanischen weiblichen Rassenkörpers. Selbst dann aber, wenn es, was durch den Gegensatz in den Seelen der rassisch verschiedenen Menschen oft begründet ist, oder wenn aufgrund jenseitigen Einflusses es verhindert wird, es zu keiner Zeugung kommt, übernimmt der andersrassige oder mischrassige Mann so viel Schwingungen aus der Aura, dem Seelenkomplex des hochrassigen Weibes, dass er, wenn er nachher zu einer Umarmung mit einem Weibe seiner Rasse oder Mischrasse schreitet, den nun gezeugten Kinde wenigstens das Aussehen und die äußeren Merkmale der höheren germanischen Rasse verschafft. Denn die Richtung und die Stärke der Strömungen in der Aura, dem Seelenkomplex, bestimmt die Drüsenfunktion, hier also, weil listig übernommen, gestohlen, auch des nun von niederrassigen oder mischrassigen Ehepaar gezeugten Kindes. Das sind Wölfe im Schafspelz. Das geschändete germanische Weib aber ist dadurch, dass es einmal einem mischrassigen Manne hörig wurde, den weiteren Suggestionen mischrassiger Leibfreier so ausgesetzt, dass es in Zukunft ständig in Gefahr ist, selbst dem feinsten Rassenmenschen Kinder zu gebären, deren Seele, Empfindungskomplex, so eingeschaltet ist, dass immer Leibfreie der Mischrasse sich einkörpern können. Das ist ein Wechselbalg. Gefährlich für hochentwickelte Rassen wird nun die Lage, wenn der Intellekt der mischrassigen Menschen oder der andersrassigen Völker so weit entwickelt ist, dass sie diese Manipulationen durchdenken können und wenn sie selbst sich mit ihrem Willen bewusst auf die Begünstigung dieser Leibfreien einstellen, die sich mit den schändlichsten Mitteln um jeden Preis einen Körper ergattern wollen. Auf die Dauer bevölkern dann diese dämonischen Seelen die Erde und haben hier auf der Erde nur das eine Bestreben, mit allen Mitteln den Leibfreien der Rassenmenschen die Wiedergeburt zu verwehren. Die Erde wäre dann ein Acker voll Unkraut. Die Wurzeln des politischen und wirtschaftlichen Geschehens von heute und gestern. Um für sich immer neue Wiedergeburt zu erlisten und zu erzwingen, organisieren sich die Manschmenschen, leugnen nach außen die Wiedergeburtslehre ab und setzen sich mit List, Mord und Gewalt in den Besitz aller Werte, auch der Ländergebiete der Rassenmenschen, leugnen überhaupt alles Bestehen von Rassen dort, wo sie einbrechen, hetzen die Rassenmänner gegeneinander, machen die Frauen und Mädchen der Rassenmenschen arm und abhängig, erfinden Religionen, die grenzenlose Liebe und vorbehaltlose Liebe zu allen Menschen, gleich welcher Entwicklungsstufe und gleich welcher Rasse oder Unrasse predigen, schaffen eine Literatur und eine Kunst, die schon vorzeitig, bevor der klare Verstand erwacht ist und das klare Empfinden, durch ständigen Lustgedankenreiz im Körper der weiblichen Rassenmenschen den Trieb zur Fortpflanzung oder zur Lust erwecken und arbeiten so dahin, dass sie, der Unrat des Weltalls, sich unbedingt Wiedergeburt sichern. In den Kreis des ganzen Beginnens gehört natürlich auch, dass die Wissenschaft in den Ländern der Rassenmenschen von den Dämonenhorden übernommen wird. So können dann diese Horden wohl organisiert und alle durch einen Willen verbunden, nicht nur die gut entwickelten Gehirne der Rassenvölker in ihren Dienst zu stellen, sondern auch selbst als Advokaten die Ehe der Rassenmenschen auseinanderschmeißen, als Priester die Liebe predigen, als Ärzte die Kinder mit Kälbereiter in der Impfung vergiften, damit die Seelen über die Körper auf tierische Schwingungen umgepolt und die Gehirne denkunfähig werden und die Frauen und Mädchen ihrem Einfluss unterwerfen. Mit das Schlimmste ist, dass der Abschaum der Erde es hier zu erreichen sucht und teilweise auch erreicht, dass Menschen, die an sich hochentwickelte Rassengeistträger schon in früheren Leben waren und als Leibfreie sich gezwungenermaßen in einem niederrassigen oder mischrassigen Körper nun einkörpern mussten, dahin bringen, dass sie glauben, sie wären mit dem organisierten Mischmasch-Dämon eines Geistes. Ein fürchterlicher seelischer Zwiespalt ist hier die Folge bei den meisten Menschen, die empfindend und wissend um Seelenwert und Geistesreife und Endziel zwischen Rassengeist und Dämonengetriebe stehen und in den meisten Fällen sich dem organisierten Dämonenbund verpflichtet fühlen, weil dieser Bund ja die Güter der Erde, allen Rassenvölkern zwar abgestohlen oder geraubt, im Besitz hat und sie als Werkzeuge schon von Jugend an erzogen hat. So werden selbst viele derjenigen rassegeistbewussten Menschen, die einst als Leibfreie zur Erde kamen, um ihren Rassengeist, wenn auch in einem manschblütigen Körper zu dienen, abgezogen von ihrer einmal übernommenen Aufgabe. Sind nun auch diese einst rassegeistig hochentwickelten Geister in dem mischrassigen Körper nicht befähigt, Geistiges aus Urquellen zu empfangen, so haben sie doch eine Beweglichkeit und Umweite des Intellekts, dass sie intellektuell ziemliche Leistungen vollbringen, vor allen Dingen aber das, was Rassenmenschen geistig empfangen, gut intellektuell auswerten können. Da ihnen weiter der Dämonenbund alle irdischen Mittel zur Verfügung stellt, kommen diese hochentwickelten Geister als Werkzeuge des Dämonenbundes zur Autorität und hohen Ehren und in späteren Wiedergeburten oft in die Lage, dasselbe zu bekämpfen, was sie einst als Postulat aufstellten, und unter denselben Zuständen zu leiden, die sie einst selbst geschaffen haben. Wenn sie nicht in diesem Leben so ausgehöhlt wurden, dass sie für immer im Kreise der Dämonen verbleiben müssen. Zusammenfassend ist zu Vorstehendem noch einiges zu sagen, besonders im Hinblick auf das Neue Testament. Die Schreiber der vier Evangelien des Neuen Testamentes standen auf dem Rassenstandpunkt. Sie legten in ihren Testamenten nieder, was sie eigentlich als echtes Christentum ansahen: Rückkehr zur Rassenzucht. Dabei ist einerlei, ob Jesus Christus wirklich das gesagt hat, was ihm zugeschrieben wird. Später haben die Priesterkreise, die zur Macht kamen, auch Fälschungen und Einschiebungen vorgenommen. Heute missbraucht das organisierte Mischrassentum die germanische Christusidee für ihre niedrigen Ziele und Zwecke mit frommem Augenaufschlag. Von jeher ist jede hohe Idee so in ihr Gegenteil umgekehrt. Später haben die Priesterkreise, indem sie manch Menschenidee vertraten, wie sie zur Macht kamen, alles umgedeutet und in den Schlamm getreten. Der Vater, von dem Jesus Christus nach der Bibel spricht, der Vater, der mich gesandt hat, ich und der Vater sind eins, ist Rassengeist, der in und durch die Figur des germanisch gestalteten Heiland der Bibel wirkt. Das Otterngezücht ist die Horde der dämonisch-intellektuell eingestellten Altschmarotzer. Die Wölfe im Schafspelz sind die Altschmarotzer, die dämonisch-intellektuell eingestellten Menschen, die sich einen Schafspelz, einen halbwegs guten Rassenkörper ergattert haben. Das Unkraut zwischen dem Weizen sind die mischrassig bewusst oder unbewusst gezeugten Manschmenschen. Wenn es heißt, es wäre besser, ihr wäret nicht geboren, so drehte es sich um unrassig gezeugte Menschen. Wenn es heißt, weinet nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder, so wurde damit gesagt, dass mischrassige Zeugung sich fortwirkt in den Kindern. So ließen sich hunderte von Aussprüchen anführen, die heutigen Kirchen müssen aber diese Stellen anders deuten, denn sämtliche Kirchen und Sekten sind rassenzuchtfeindlich. Eine Kirche und Sekte, die den Christus, also die Rassenidee, predigt, gibt es heute noch nicht. Aber es heißt auch, dass Christus wiederkommen wird aus den Wolken des Himmels. Und vermittels der Runenkunde wird aus Raum- und Kraftwellen die Christusidee, die Rassenidee, wiederkommen. Als Gott wird überall in allen Religionsschriften der Menschheit die Rassenidee bezeichnet, als Wille des Vaters im Himmel, der Wille des Rassengeistes, der ja aus den Richtungen der Himmelsräume wirkt. Als Teufel wird aber immer die Idee bezeichnet, die gegen den Vater im Himmel, gegen die Rassenidee kämpft. Wer also gegen die Rassenidee kämpft, ist mit dem Teufel im Bunde. Ich verwende hier die Ausdrücke der Kirchen und Sekten. Sie sagen, dass sie Gott dienen und den Teufel bekämpfen. Wem sie aber nach dem Inhalt und dem Sinn der Evangelien und alle Tage dienen, darüber mag nun jede Leserin und jeder Leser selbst nachdenken und selbst entscheiden. Manchmenschen, Politiker, abhängige Akademiker und Pfarrer werden immer Runenwissen bekämpfen. Es wird uns allen nach den vorgehenden Ausführungen, die ja auch nur das Notwendigste sagen konnten, nun klar sein, dass weder aus fremden Rassen, noch aus Mischrassen, noch aus den Kreisen der abhängigen Wissenschaftler das Wissen der germanischen Rasse, das Runenwissen, erwartet werden kann. Nur aus dem germanischen Volke selbst und nur in Herzen und Hirnen derjenigen Menschen, die unverbildet durch südliche Schulung sich ihr germanisches Empfinden bewahrten und ihren intellektuellen Entwicklungsgang unter Führung des germanischen Rassengeistes selbst in die Hand nehmen durften und nahmen, kann das Runenwissen der Vorfahren wieder erstehen. Bei der Veröffentlichung dieses Runenwissens ist aber auch gar nicht wichtig, dass nun explosionsartig eine neue Lage, ein neues Weltbild geschaffen wird. Viel wichtiger ist die Fernwirkung und die dauernde, alle Menschen zu gewachsener Umstellung zwingende Wirkung. Nur die gewachsene Wirkung verbirgt auch weitere Reifung und das endliche, unanfechtbare Bestehen des germanischen Zeitalters, neu gegründet auf den Runenerkenntnissen unserer Vorfahren, wieder auftauchend aus dem Erberinnern der Rassenmenschen auf der ganzen Erde, wenn die Schlüsselwelle anklingt. Und dass diese Welle in Zukunft in Millionen menschlicher Herzen und Gehirnen anklingt, dafür sorgen wir. Wir werden nicht nur reden, wir werden nicht nur schreiben, wir werden nicht nur denken, wir werden auch die Kräfte des Himmels in Bewegung setzen und vom Himmel holen, was auf der Erde Ordnung schaffen soll, im Namen des Vaters. Wo unser Väter Erbgut blieb. Runenraub und Ausrottung der Runenkundigen. Die Germanen besaßen vor dem Eindringen der Manschmenschen eine reiche Literatur, diese war in Runen geschrieben. Auch die am Rhein eine Zeit lang stationierten, gebildeten Römer bedienten sich dieser Runenschrift, wie bewiesen ist. Wie Karl der Germanenmörder Deutschland bis zur Elbe in seine, auch vom Tod an seinem eigenen Bruder blutigen Hände gebracht hatte, ließ dieser Bluthund der Weltgeschichte auch alles Schrifttum der Germanen sammeln, wie uns die von der Kirche und Staat abhängigen Geschichtsschreiber mit wichtiger Miene erzählen wollen, aus Pietät und Kunstsinn. Aus ganz Germanien wurde also das Schrifttum der Germanen zwangsweise unter Todesandrohung und gegen Begünstigungen zusammengetragen. So kamen in die Hände Karls des Germanenmörders über 4000 Bände germanischer Schriften. Nach dem Tode Karls wurden sämtliche Schriften auf Anraten römischer Priester von Ludwig dem Frommen, einem Nachfolger Karls, auf offenem Markte verbrannt und also auf immer vernichtet. Mitteleuropa und England waren vor dem Auftreten des römischen Agenten Bonifatius arianisch-christlich und in England amtierten im 5. Jahrhundert nachweisbar arianisch-christliche Bischöfe. Außerdem hatte Mittel- und Nordeuropa um etwa 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Reformation der Wotansreligion erlebt und war, wenn man vom religiösen Gesichtspunkte ausgeht, eher christlich, als wie von Jesus von Nazareth als Wanderredner das zu lehren begann, was in Europa Glaubensgebäude und heiliges Mysterium seit jeher war. Übrigens, es gab damals um das Jahr Null gar keinen Ort mit Namen Nazareth. Wie nun die römische Kirche, eine Fortsetzung der jüdischen Kirche und als Missionskirche für die jüdische Gottesauffassung gedacht, in Deutschland zur Macht kam, wurde der Gebrauch der Runen unter Todesstrafe gestellt. Außerdem war jeder Germane und jede Germanin verpflichtet, alle Schriftstücke und Gegenstände, welche Runen trugen, an den römischen Priester abzuliefern. Wer bei diesem Sammelwerk half und Besitzer von solchen Gegenständen verriet, wurde mit dem Besitz des Verratenen belohnt. Anstelle der germanischen Schulen und Universitäten, Ulm, Köln, Uppsala und andere Orte, wurden Klosterschulen eingerichtet, in denen nur die Kinder der Rom-Anhänger unterrichtet wurden. Dass aber die römischen Priester alles andere denn gelehrte Leute waren, sieht man aus der Tatsache, dass schwedische Bauern den römischen Priestern und Mönchen das Schreiben beibrachten. Es sind also alle Anzeichen dafür gegeben, dass die Welle, die die Romkirche damals über Europa entlud, in vielen Zügen eine sehr große Ähnlichkeit mit der bolschewistischen Welle hatte, die nun Russland beschert ist. In der Sammlung älterer germanischer Schriften hat die römische Kirche nie Halt gemacht. Unersetzliche Schätze an Runensteinen lagern heute noch in den unterirdischen Gängen und Kellern mancher Kirchen und Klöster und besonders im Vatikan. Die Sammeltätigkeit wurde später von den Juden, die ja auch aus diesem Grunde gerne Antiquare waren, fortgesetzt. Zum Teil mussten sogar germanische Eingeweihte wichtiges Schriftgut, die Kabbala und anderes, in hebräische Schrift und Sprache umschreiben, um dieses wertvolle Gut vor Rom zu retten. Die hebräische Schrift und Sprache war ja nicht verboten. So kam in Köln die germanische Kabbala in die unterirdische Bibliothek der jüdischen Synagoge und tauchte später als jüdische Kabbala in Spanien und Nordafrika wieder auf. Vergleiche die Schriften von Guido von List. Wir brauchen uns aus allen vorstehend gegebenen Erklärungen deshalb nicht zu wundern, wenn wir so wenig schriftliche Dokumente, die von dem Geistesleben unserer Vorfahren zeugen, heute vorfinden. Es ist alles vernichtet oder gestohlen, was uns einst gehörte. Es sollte verhindert werden, dass unsere Vorfahren zu uns redeten. Wir sollten davon abgehalten werden, Vergleiche zu ziehen. Zudem hofften die Diebe und Sammler durch diese Urkunden Einblick in die Höhe des Wissens und in die wirkungsvolle Magie unserer Vorfahren zu bekommen, was ihnen auch zum Teil gelang. Dann gab dieses uns geraubte Gut später immerhin die Gelegenheit, die Germanen mit angeblichen Weisheiten der Südländer zu verblüffen, wie mit der falsch verstandenen Relativitätstheorie. Was man in den gestohlenen und geraubten germanischen Schriften vorfand, das war dann mit einem Male jüdisches Geistesgut oder indisches Seherwissen oder es stammte direkt von Salomo. Auch die römische Kirche übernahm in edlem Wettstreit, was sie verwerten konnte. Messehandlungen und Liturgie wurde so eingeführt. Die alten Germanen schrieben ihre Noten ebenfalls in Runen. Selbst der christliche Kalender wurde dem germanischen Kalender nachgebaut. Nur die germanischen Götter und Heiligen wurden umgetauft, doch darüber später. Wie ja auch die heiligen Berge und Plätze der Germanen von der Kirche mit Beschlag belegt wurden, unter anderem der magische Runengang um die Felder zur Fronleichnam-Prozession wurde. Was beim Lesen römischer Heiligenlegenden zu beachten ist: Wurde nun in Mitteleuropa systematisch das germanische Schrifttum vernichtet, so war damit die mündliche Überlieferung dennoch nicht beseitigt. In Tausenden von Märchen und Sagen, in denen klugerweise meistens Wotan durch Christus oder irgendeinen Heiligen der römischen Kirche ersetzt wurde, lebte die Gottverbundenheit der Germanen weiter. Es war Rom anfänglich unmöglich, gegen diesen Notbehelf der Germanen einzuschreiten. Später aber schritt die Kirche vorerst gegen das Minnesängertum ein und vernichtete die letzten Wissenden in der Inquisitionszeit der Hexen- und Zaubererverbrennung, nachdem vorher die Kreuzzüge als irreleitende Mordzüge ihre Schuldigkeit getan hatten. Das Auftauchen der Edda. Im Norden Europas, in Schweden, Norwegen und England, besonders aber auf den romfernen Island, hielt sich der germanische Glaube am längsten. Auch ließ Rom dort den römischen Priestern, besonders hoch oben im Norden, vorsichtigerweise und klugerweise mehr Freiheit. So kam es, dass ein isländischer Geistlicher eine Sammlung von alten germanischen Liedern und Sprüchen herausgeben konnte, die später ergänzt wurde. Diese Schriftensammlung nennt man die Edda. Die Zeit, in der diese Sammlung entstand, ist nach unserer Zeitrechnung 1150 bis 1220, dann um 1270 und dann in Arnamagnäischen Kodex um 1300. Diese Sammlung älteren germanischen Schrifttums, auch im Codex Regius, ist durchweg in isländischem Sprachdialekt geschrieben. Die Art, in der die Niederlegung erfolgte, die Schreibweise und die ohne Frage vorliegenden Schreibfehler weisen aber darauf hin, dass zum Teil ältere Schriften abgeschrieben sind, zum Teil aber auch aufgeschrieben wurde, was dem Schreiber mündlich vorgesagt und oft nicht mehr verstanden wurde. Andererseits wurden aber von dem Schreiber auch Gedanken hineingebracht, die Unannehmlichkeiten mit den Oberen der Kirche verhindern sollte. Ohne Frage ist der Inhalt der Edda viel älter als für die Niederschrift, und nicht von der Hand zu weisen ist der Gedanke, dass die Abschreiber schon ihrerseits den Sinn des Niedergeschriebenen veränderten, weil sie die viel älteren Texte und Worte nicht mehr verstanden. So sind bei aller Wichtigkeit, bei allen hohen Kenntnissen, die die Edda uns vermittelt, immerhin einige Lieder mit Vorsicht anzunehmen. Zudem macht die Übersetzung große Schwierigkeiten und trotzdem, dass sich jahrhundertelang seit dem 17. Jahrhundert Übersetzer in großer Anzahl und mit großem Fleiß an die Übersetzung der Edda wagten, ist nach meiner Ansicht bis heute die Edda noch nicht richtig übersetzt. Die Ursache liegt darin, dass die Edda nur verstanden werden kann, wenn beim Übersetzer eine umfassende Runenkenntnis vorliegt. Diese Runenkenntnis haben aber alle bisherigen Edda-Übersetzer nicht besessen. Hoffen wir, dass nach Erscheinen derjenigen Bände der Runenbücherei, die das Wesen der Runen erklären, ein Kreis Wissender sich bildet, aus dem auch ein unanfechtbarer Übersetzer der Edda erwächst. Runen, Runenwissen und germanische Mysterien wurden unter anderen Namen erhalten. Nun zu den Runen selbst. In Deutschland waren sie verschwunden oder sie durften sich nicht sehen lassen. Da waren es die Ritterorden, da waren es die Zünfte, die in Wappen und Hausmarken die Runen versteckten. Die deutschen Bauhüttenwerkleute aber formten in vollkommenen Runentempeln aus Stein Lobgesänge dem germanischen Gott. Sie haben alleine das rechte Maß, schrieb ein römischer Papst. Das Volk aber sprach von den christlichen Kirchen. Aber auch im allgemeinen Hausbau erschienen die germanischen Runen, und zwar im Fachwerk. Zehntausende von Runenhäusern legen heute noch Zeugnis ab von dem Glauben an den Gott der Germanen. Als die römische Kirche hinter diesen Streich kam und in oberen rechtsrheinischen Gebieten begann, den Runenhausbau zu verbieten, war es zu spät. Noch in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege 1914 bis 1918 wurde aber wieder von gewissen Kreisen versucht, hier dem deutschen Volke die Augen zu verkleistern. In allen volksfeindlichen Kreisen wurde die Losung ausgegeben, dafür zu sorgen, dass die Fachwerkhäuser verputzt würden. Diese Häuser wurden als Beweis germanischer Kultur gefährlich. Sie redeten zu viel, weil um die Wende des Jahrhunderts Runenforscher mit Runenbüchern auf den Plan traten. Wir haben schon dafür gesorgt, dass manches wertvolle redende Runenhaus wieder vom Putz befreit ist. Wir werden auch dafür sorgen, dass das weiterhin geschieht, dass wieder neue Runenhäuser entstehen und dass auch dem deutschen Volke die Augen wieder klar werden. Allerdings wissen wir, dass wir in unseren Bestrebungen auf die logenfrommen Architekten nicht rechnen können. Umso mehr, als auch der unter südlichen Gedankengängen regierende Staat vor Jahrzehnten in Bauvorschriften Bestimmungen erlassen hat, die den Fachwerkbau einschränken sollen. Angeblich, weil die Fachwerkhäuser zu wenig tragfähig sein sollen. Sonderbar. Bis an 500 Jahre und länger stehen heute die Runenhäuser, wuchtige Schränke mit Leinen und Weißzeug, Lager von Metallmassen, tausende von Zentner Korn lasteten in diesen Häusern noch, als sie schon recht alt waren. Heute soll mit einem Male der Fachwerkbau nicht mehr tragfähig sein. Wird am Fachwerkbau zu wenig verdient? Haben die Architekten, die diese Gesetze gut hießen, nicht mehr das richtige Maß, nicht mehr die Kenntnisse über Statik und Material wie einst die einfachen Zimmerleute der germanischen Bauhütten? Oder will man mit allen Mitteln den Runenhausbau unterbinden? Dafür stellt man uns und der Nachwelt seelenlose Bauten in allen möglichen und unmöglichen babylonischen Baustilen hin, wirft in die Städte Klötze aus Eisen und Zement hin und entseelt die Städte und die Menschen, die darin wohnen. Aber die Maschinen, zu denen hier die Menschen gemacht werden sollen, werden einst die Mammonsfürsten und ihre käuflichen Sklavenhalter zermalmen. Naturgesetze sind unerbittlich. Mehr als 4000 Runensteine in Skandinavien. In den nordischen Ländern Dänemark, Schweden, Norwegen ist bis auf die heutige Zeit ein reiches Material in mehr wie 4000 Runensteinen erhalten geblieben, die aber meistens Grabsteine darstellen. Wichtige Nachrichten über die germanische Vorzeit haben diese Runensteine bisher nicht bringen können, weil ihre Inschriften sich meistens darauf beschränken, den Verstorbenen zu benennen, die Familien und in einigen Fällen auch denjenigen, der den Stein setzte. Durchweg sind alle Steine aus christlicher Zeit, allerdings aus einer Zeit, in der die römische Kirche in diesen Ländern noch nicht die Macht hatte, das Schreiben in Runen zu verbieten. Wichtige Zeugen germanischer Vorzeit. In der schwedischen Landschaft Bohuslän besonders ist eine ganze Reihe von bildlichen Darstellungen entdeckt, die in heute wenig bewohnten Gegenden in der Oberfläche der zutage tretenden Granitfelsen vertieft eingeschlagen sind. Einige Forscher sind der Ansicht, dass die Zeichnungen in folgender Weise hergestellt wurden. Die Hersteller dieser Dokumente breiteten eine Ton- oder Lehmschicht auf diesen großen Steinflächen aus. Die Zeichnung wurde dann aus dem Lehm herausgehoben, sodass hier der Stein bloß lag. Dann wurden auf den Steinen große Feuer entzündet und an den bloßliegenden Stellen mit der Glut der Granit so zermürbt, dass es dann nachher leicht war, hier die Zeichnung zu vertiefen. Fast jedes Jahr bringt neue Funde. Es ist nun durch astronomische Messungen und Berechnungen gelungen, in mehreren Fällen das Alter dieser Zeichnungen festzustellen. Wie bekannt sind unsere Fixsterne in Wahrheit keine stillstehenden Sterne. Sie haben im Gegenteil eine, wenn auch von der Erde aus gesehen, geringe Bewegung. Nun fand man auf diesen Steinen auch das Sternbild des großen Bären, des Himmelswagens, der ja ständig über dem Pol kreist, mehrfach vor. Auffällig war aber bei der gleichen Anzahl der Sterne das veränderte Bild des großen Bären. Zur großen Überraschung aller Fachleute stellte sich heraus, dass in diesen Bildern die Eigenbewegung der Fixsterne, die ja in verschiedenen Richtungen und in verschiedener Schnelligkeit im Sternbild des großen Bären erfolgt, etappenweise genau festgelegt war, und es stellt sich heraus, dass die älteste Einzeichnung rund 220.000 Jahre alt ist. Ja, ja, Steine reden. Steine beweisen, strafen heute diejenigen Lügen, diejenigen Menschen und Kreise, die uns Germanen die Erzählungen von einem 6000-jährigen Weltgeschehen mit Blut und Mord und süßem Gerede aufzwangen. Die Bohusläner Steine beweisen, dass der Stammbaum Jesu Christi, dass der Stammbaum des jüdischen Volkes ein Schwindel ist, der die Engstirnigkeit seiner Urheber ebenso kennzeichnet wie die Tatsache, dass trotz dieser Funde in Bohuslän heute noch unseren Kindern in der Schule, heute noch den erwachsenen Germaninnen und Germanen in der Kirche diese Lügen als heilig aufgetischt werden. Der Raum verbietet es, an dieser Stelle noch weitere sehr wichtige Runenfunde anzuführen. Das hier erwähnte mag vorerst genügen. Vom Wesen der Wortschrift und der Buchstabenschrift. Vom Wesen der Wortschrift. In Zeiten und Kulturen, in denen jeder einzelne Mensch eine in sich nach jeder Richtung hin klare Einheit darstellte, wurde die Wortschrift angewandt. Das Leben war kein nervöses Umherfahren und Umherirren auf der Oberfläche des Seins, sondern ein Leben in Allverbundenheit und in feiner Innerlichkeit. Es waren nicht nur die äußeren Sinne entwickelt, wie bei den heutigen Kulturmenschen, bei dem die äußeren Sinne nur auf Raubgelegenheiten und äußeren Schein dressiert sind, sondern es waren alle Sinne, auch die inneren Sinne des Menschen geschult und in Tätigkeit. Ein jeder Mensch war ein Ganzes, und auf ihn wirkte auch das All und das Leben in dieser Welt und in der Welt der Kräfte, der Empfindungen und des Geistes als Ganzheit. So war auch jedes einzelne Schriftzeichen eine Ganzheit. Die ganze seelische und geistige Einstellung des Menschen in germanischer Zeit war religiös. Unsere Vorfahren wussten ganz genau, dass wenn diese Einstellung vorlag, das Materielle von selbst sich gestalten würde. Materielle Not haben unsere Vorfahren überhaupt nicht gekannt. Die materielle Not haben uns Germanen erst die Mannschvölker des Südens gebracht, mitsamt einer Scheinreligion. Erst als der Mensch anfing, sich in sich selbst zu zerfleischen, erst als er anfängt, in sich den seelischen Bruch zu fühlen, der eine Folge der Rassenmischung ist, differenzierte er sich selbst, stritt ein Wert oder Unwert in ihm selbst gegen den anderen. Weil er sich selbst in Einzelteile zerlegte, wurde auch die Einheit des Waltens, heute Verwaltung ganz richtig genannt, in allen Gebieten der Lebensregelung zerschlagen. Er musste deshalb die Worte in Buchstaben zerlegen, wie sie die gesamten Lebensbelange in Belange der Religion, der Politik und der Wirtschaft. Am ersten trat die Buchstabenschrift deswegen im geschäftlichen Leben auf, später auch im politischen Leben, und am längsten bewahrte die Priesterschaft die Wortschrift. Heute noch haben einige ältere Schriftzeichen Namen. Dieser Name ist das Wort, das in älterer Zeit mit diesem Zeichen verbunden war. Später wurde das Zeichen dann so weit entwertet, dass es nur noch einen Buchstaben bedeutete. Unter vielen anderen Schriften haben heute noch die Schriftzeichen der hebräischen Schrift, der griechischen Schrift und der germanischen Runenreihen Namen. Aber es ist bewiesen, dass die hebräische Schrift eine umgelegte, entwertete Runenschrift darstellt, eine Runenreihe, die nach rechts umgelegt ward, sodass sie nun von rechts nach links geschrieben wird, und dass die griechische Schrift ebenfalls eine umgelegte germanische Runenschrift ist, die aber nach links umgelegt wurde, sodass sie von links nach rechts geschrieben wird. Wie bekannt, schrieben die Germanen von oben nach unten, weil ja auch die göttliche Gedankenwelle und die Richtung der gestaltenden Kräfte die geistigste Richtung, die Richtung von oben nach unten ist. Die Schriftzeichen der Germanen, die Runen, haben sich natürlich in den Zeiten, in denen sie in den Händen unverständiger Menschen und Völker waren, verändert. Sie wurden komplizierter, differenzierter, sie verloren die Klarheit. Sie wurden als hebräische und griechische Schrift bezeichnet, aber die Reihenfolge der Schriftzeichen im Alphabet beweist klar, dass germanische Runen im Süden verwildert hier vor uns liegen. In älterer Zeit also war jedes einzelne Runenzeichen ein Wortzeichen, wie wir das ja auch in der chinesischen Schrift, die ja nichts anderes ist als wie eine in Pinselschriftmanier geschriebene germanische Runenwortschrift. Es ist sogar noch die Schreibweise von oben nach unten festgehalten und heute noch zu sehen. Nach außen aber besteht der Unterschied zwischen einer Buchstabenschrift und einer Wortschrift darin, dass bei einer Buchstabenschrift die einzelnen Werte des Wortes nebeneinander, nacheinander geschrieben werden, während sie bei einer Wortschrift dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass entweder die Rune anders gestellt oder verändert wird oder dadurch, dass mehrere Runen aufeinandergelegt werden, sodass eine Binderune entsteht, wie wir sie unter anderem heute in vielen unserer Hausmarken und Wappen, aber auch noch in der chinesischen Schrift haben, ebenso in Firmenzeichen und in vielen Symbolen. Vom Wesen der Buchstabenschrift. Der Vorteil der Buchstabenschrift besteht darin, dass auch weniger gebildete Rassen, Völker und Menschen ihren Gebrauch leicht erlernen können. Der Nachteil besteht darin, dass aber durch die Buchstabenschrift die Menschen nicht die Verwandtschaft der Worte mehr erlernen und oberflächlich werden und sich bei einem Worte nichts mehr denken können. So geht den Völkern, die in Buchstabenschrift zu denken gewöhnt werden, auch das Wesentliche und das Verwandtschaftliche, das hinter dem Wort steht, nicht auf. Die Sprache wird mit der Zeit tot, weil sie nicht mehr Symbol des Ausgesprochenen ist. In der so verwilderten Sprache ist in dem Wort nicht mehr die zeugende und überzeugende Kraft vorhanden. Die Magie des Wortes ging verloren und der Lüge und der Verstellung, aber auch dem Unglück und dem Verfall wurde Tür und Tor geöffnet. In einer Wortschrift ist das Wort wie ein lebendiger Körper, der alle Merkmale des Körpers zusammengefasst trägt und eng verbunden hält und ein Bild gestaltet, somit auch bildhaft bildend wirkt. In einer Buchstabenschrift dagegen ist das lebendige Wort mehr oder minder getötet, dadurch, dass das Wort in Buchstaben seziert, zerlegt, hintereinander gesetzt wird. In der Wortschrift erfasst das Wortzeichen viel besser das ausgesprochene Wesentliche mit einem Schlag. Dieses lässt sich ohne Frage am besten durch eine Wortschrift ausdrücken, weil ja doch die einzelnen Wesenszüge sich ineinander schieben und gegenseitig erfüllen. Und gerade in dieser gegenseitigen Verfachung und Erfüllung zeigt sich ja das Wesentliche, das Wesen des Lebens. Dass eine Wortschrift also am besten ein Wesen, eine Sache, ein Ding auszudrücken vermag, ist wohl klar. Aber wie ist es denn mit einem Vorgang, mit einem Ereignis, wird wohl manche Leserin, mancher Leser fragen. Die Ereignisse laufen doch hintereinander, nebeneinander, nacheinander ab. Für die Bezeichnung der Ereignisse wäre doch eine Buchstabenschrift besser, denn in der Buchstabenreihenfolge können sich doch zeitlich die Ereignisse besser spiegeln als in einem verbundenen Zeichen. Da muss die Antwort lauten, dass man den zeitlich hintereinander gelagerten Ereignissen ja auch durch eine Wortfolge gerecht werden kann. Aber unsere Vorfahren legten ihr Hauptaugenmerk nicht auf die Ereignisse, sondern auf das Wesen und die Kräfte, die hinter den Ereignissen wirken. Aufgrund dieser Einstellung sahen sie die Ereignisse voraus. Die Ereignisse mussten ja doch kommen, so wahr, wie aus einem Apfelkern bei entsprechenden Verhältnissen ein Apfelbaum wachsen wird. Dynamische Welt, dynamisches Wort. Die Welt unserer Vorfahren war ihnen weniger eine Welt der Dinge und Ereignisse, vielmehr aber eine Welt mit wesenhaftem Leben, eine Welt der Kräfte, eine dynamische Welt. Die Sprache wie die Schrift der Germanen behandeln nicht so sehr das Geschehen, die Erscheinung, das Ereignis, sondern vielmehr das Wesen, den Geist und die Kraft, die diese Geschehnisse, dieses Ereignis, die Erscheinung dieses Ereignisses hervorbrachten. B. Werk, Stell, Ik, Ten. Genauso war es mit den Menschen, Tier- und Dingnamen. In den Namen wurde das Wesen, das hier sich äußerte, also nach außen hin in Wirkung, im Stoff, in Erscheinung trat, gekennzeichnet. So war das Weltbild unserer Vorfahren also kein dingliches, sondern ein wesentliches. Ein hohes geistiges Weltbild, und entsprechend diesem geistigen Weltbild wurde auch in Wort, Schrift, Bezeichen, Et und in Wort, Runen, Form angegeben, welche wesenhafte Kräfte hier zum Ausdruck kamen. Im Einklang mit den Wort, Runen waren in dem gesprochenen Wort alle Wellen und Spannungskräfte, wir würden heute sagen kosmoenergetischer, elektromagnetischer Art, die der Eigenschaft des Wesens entsprechend vorhanden. Das Wort war also lebendig, ein Kraftwort, und man konnte durch Schreiben einer bestimmten Rune, durch Denken oder Sprechen eines bestimmten Wortes diese Kräfte selbst gestalten und die gewollten Wirkungen, Ereignisse und Bildungen bewusst hervorrufen. Bedenke das Wort, hervorrufen. Dieses Wort beweist, was ich hier sage. Bedenke weiter, dass die Kirche oft vom lebendigen Wort spricht, aber es nicht hat. Wichtig ist aber dabei, dass die Kirche die Magie also nicht ablehnt. Damit ist festgestellt, dass die Sprache der Germanen eine magische Sprache war und die germanischen Runen magische Zeichen sind, soweit beide uns noch unverfälscht erhalten blieben, und wir verstehen heute, warum die römische Kirche die germanischen Runen wie auch die Runenkundigen als Hexen und Zauberer auf den Tod verfolgte. Denn die Runensprache ist geschaffen aus dem Erleben des germanischen Blutes. Der germanische Körper mit seinem hohen Aufspannungsvermögen, der besonderen Bauart seiner Sprechorgane, ist der Schlüssel, und gefährlich ist es für mischrassige Menschen, die Runensprache anzuwenden. Die germanische Sprache war einst also eine magische Sprache, das Wort ein magisch schaffendes Wort. Vieles ist von dieser Eigentümlichkeit der germanischen Sprache, der Sprache der Götter, verloren gegangen. Sehr viele echte Runenworte sind aber heute noch in unseren germanischen Sprachen gut vorhanden und warten darauf, dass wir sie zu unserem Heil und zum Heil der Menschheit anwenden. Die heiligen Schriftreihen der Menschheit. Warum die Reihenfolge der Runen wichtig ist? Es gibt viele geflügelte Worte und Vergleiche, Worte, die eine Sachlage erfassen und auch nicht, und Vergleiche, welche gehen und oft aber auch hinken. So lernte ich auch am Beginn dieses Jahrhunderts ein geflügeltes Wort kennen, das folgendermaßen lautete: Nicht die Frage entscheidet, Vogel, wo bist du her? Sondern die Frage, Vogel, wie singst du? Der Präger dieses geflügelten Wortes hat eines übersehen, nämlich, dass eine Krähe nicht wie eine Nachtigall singen kann und dass der Gesang eines Vogels die Abstammung kennzeichnet und seine Art. Weil vor 30 Jahren und früher und in der heutigen Zeit die Begriffe und die Ansichten über den Wert der Abstammung falsch waren, Wir wissen, dass die Herkunft bemessen wurde und bemessen wird nach dem Geld des Vaters, haben wir heute das Chaos überall. Der Charakter eines Menschen und seine Taten sind, wie wir in vorigen Abschnitten sahen, alle Zeit von seiner Ahnenreihe, von seiner Abstammung bedingt. Es kommt nichts aus dem Sack heraus, was vorher nicht hineingetan war. So ist es auch mit der Kultur einer Rasse. Sie muss mit der Rasse gewachsen sein. Genauso ist es mit allen Schrifterzeugnissen, genauso ist es mit der Sprache einer Rasse. Was hier geschaffen wird, besteht aus Einzelworten, die in sich eine Abstammung, eine Grundlage haben, in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen und sich gegenseitig bedingen. Kultur, Sprache und Schrift eines Volkes und einer Rasse müssen aus einem erbeigenen, in dem Blut einer Rasse von Generation zu Generation in Hunderttausenden von Jahren hervorgewachsenen Born des Erlebens entspringen. Sonst kann überhaupt von einer Kulturschrift gar nicht die Rede sein und die Dauer dieser Werte steht dann sehr in Frage und damit auch die Existenz der Rasse oder des Volkes. Kultur, Religion und Recht, Sprache und Schrift sind aber nicht nur Erscheinungsformen eines seelischen Zustandes und Erlebens, sondern auch Entwickler dieses Zustandes und Umformer des seelischen Erlebens zur bewussten Geistigkeit. Seelisches Erleben in jeglicher Art und Tiefe aber ist ein Erleben des Raumes und seiner Kräfte, ein Erleben der Umwelt. Der Raum und seine Kräfte, wie auch die Umwelt, mögen sich verschieden äußern, sich voreinander schieben, sich mischen zu besonderen Erlebniswerten, aber wie in einer Kugel von bestimmter Größe und Radius eine unabänderliche Gesetzlichkeit besteht in den Verhältnissen zwischen Radius und Kugelumfang, Kugeloberfläche und Masse, so muss auch jede Sprache, jedes Schriftsystem, wenn beide tatsächlich leben sollen, also dem Erleben gerecht werden sollen, in den Einzelwerten der Laute, der Sprache und der Schrift, dem erlebten Raum, den erlebten Kräften, der erlebten Umwelt gerecht werden. Nur dann kann das Erlebte zum Ausdruck kommen. Die Einzelwerte selbst müssen in einer gewissen Ordnung und Reihenfolge zusammen die erlebte nähere und weitere Umwelt als Gesamtheit spiegeln. Es ist also die Reihenfolge der Buchstaben und Schriftzeichen wichtig. Dabei können mehrere Reihenfolgen, je nach dem Feld der Umwelt, das bezeichnet werden soll, vorhanden sein. Die Reihenfolge der Runenzeichen und Laute ist uns nun erhalten geblieben in einer ganzen Anzahl von Runenreihen. Eine solche Runenreihe nennt man Futhark, wie man ja auch die Buchstabenreihe des Mittelmeergebietes nach dem ersten Buchstaben als Alphabet bezeichnet. Alte, neue und heute noch Verwendung findende Runenreihen. Unsere Runentafel führt 11 Runenreihen auf und 2 Ziffernrunenreihen. Von diesen Schriftrunenreihen sind noch in Gebrauch das friesisch-angelsächsische Futhark mit 33 Runen in England und das schwedische Futhark mit 16 Runen in Schweden, und zwar als Buchstabenreihen. In Schweden erlernen die Kinder noch heute in der Schule das Schreiben in Runen. Das Futhark mit 18 Runen, das Guido von List aufstellt, aufgrund des Havamal in der Edda, Wotans Runenkunde, ist nachträglich zusammengestellt. Ebenso wurde das dänische Futhark mit 24 Runen, den sogenannten Waldemarsrunen, nachträglich konstruiert, um die germanischen Runen dem sogenannten lateinischen Alphabet anzupassen. Eine Runenreihe, die aber ein hohes Alter aufweist, ist das dänische Futhark mit 16 Runen. In diesen Runen sind auch die meisten Runensteine in Dänemark geschrieben. Ebenfalls sehr alt ist die Reihe der Helsing-Runen, Futhark mit 16 Runen, eine Runenreihe, deren Schreibart nur die charakteristischen Merkmale der entsprechenden Runen aufweist und eine Kurzschrift gestattet. Die anderen Runenreihen sind nicht mehr in Gebrauch, außer in verschiedenen germanischen Bünden. Die einzelnen Runenzeichen selbst aber werden heute noch überall als magische Zeichen und Heilszeichen verwandt. Und zwar von allen Kirchen, Sekten und Parteien. Und es gibt wohl kein Wappen, keine Hausmarke, keinen Stil, kein Symbol, das nicht unter Verwendung germanischer Runen zustande kam. Die friesisch-angelsächsische Runenreihe mit 33 Runen. Diese Runenreihe ist die längste derjenigen Runenreihen, die auch als Schriftrunen verwendet wurden und werden. Ihre große Anzahl, die das griechisch-lateinische Alphabet mit 24 Buchstaben weit übertrifft, sollte nachdenkliche Forscher zu dem Schluss führen, dass eine Gemeinschaft von Menschen, dass ein Volk, dass eine Rasse, der 33 Wortzeichen zur Kennzeichnung ihrer Umweltbegriffe zur Verfügung standen, höher kultiviert war als wie eine Kultur, die sich mit 24 Schriftzeichen begnügte. Trotz dieser großen Anzahl von Runen in diesem Futhark ist anzunehmen, dass dieses Futhark vielleicht für seinen Zweck abgepasst, aber doch schon nach meiner Ansicht ein abgekürztes Futhark darstellt, mit eigentlich auf nur 32 Runen, und dass eine ganze Anzahl Runen aus einer längeren Runenreihe entfernt wurden und dass so die 33er Runenreihe gestaltet wurde. Wir sind auch in der Lage, heute wieder diese Runenreihe zu ergänzen, aber wir dürfen dann diese Runenreihe nicht als Schrift- und Lautrunen behandeln. Das soll noch an anderer Stelle geschehen. Das 33er Futhark ist uns hinterlassen aus einem Gebiet, das für die Kultur der ganzen Welt das Mutterland war, aus dem alten Atlantis, dem Zentralsitz der Germanen vor rund 12.000 Jahren. Atlantis ist heute teilweise von den Fluten des Atlantischen Ozeans und der Nordsee bedeckt, teilweise ist aber das Gebiet wieder aus dem Meere aufgetaucht. Unter Wasser liegt der Teil von Atlantis dort, wo zwischen Großbritannien und Nordamerika nun die Fluten rollen. Unter Wasser liegt in der Nordsee das Gebiet der Doggerbank, nun mehr und mehr sich hebend. Holland und Friesland und Niedersachsen, England und Irland und Dänemark haben sich schon den Fluten entrissen und sind wieder besiedelt mit den Nachkommen der Männer und Frauen, die einst auf Atlantis wohnten und einst im ewigen Frühling die Länder rundum durchzogen und das Blut und den Gott und das Weistum der Germanen über die Erde trugen nach den fernsten Gestaden. Nach der großen Flut rückten dann von Süden und Südosten, vom Norden und Nordosten die germanischen Stämme der Randgebiete wieder ein und besiedelten mit dem Rest der Germanen, der auf Atlantis der großen Flut entgangen war, die wieder auftauchenden Gebiete. Im Doggerbankgebiet war damals ein hohes Heiligtum von den Fluten verschont geblieben, Helgoland. Auch eine Landbrücke war nach dem Norden zu bestehen geblieben, das heutige Schleswig-Holstein. Südschweden war unter Wasser. Das Ländergebiet, das dort lag, wo nun die Ostsee ist, war mit der heiligen Stadt Vineta versunken bis heute. Von dem heutigen Schweden ragte nur Uppland mit einigen alten Göttersitzen, unter anderem Uppsala und Sigtuna, aus den Fluten. In dem heutigen Norddeutschland lag das Land südlich des baltischen Höhenrückens unter Wasser, so auch Teile des heutigen Westpreußen und Ostpreußen. Ebenfalls waren Teile, die wir heute Niedersachsen nennen, von den Fluten bedeckt. Überall aber ragten die Gebirge und Höhenzüge und ihre Randgebiete aus dem Wasser heraus. Und das Land hob sich immer mehr und hebt sich heute weiter aus den Fluten der Nordmeere. Da zogen die Germanen ihre Völker wieder nach der Urheimat, soweit sie nun wieder aufgetaucht war. Aus Finnland und Russland, aus Norditalien und Spanien, aus Osteuropa und Frankreich setzte eine Rückbewegung ein. Alle diese Vorgänge spielten sich aber nicht im Laufe von einigen Jahren ab, sondern umfassten natürlich größere Zeiträume. Bevor aber die Germanen aus dem Süden her nach ihrer Heimat zurückfluteten, waren Steppenvölker, die an niedere Lebensformen gewöhnt waren, eingedrungen. Wie Uppsala sich gegen das Eindringen der dunklen Völker zu wehren hatte, so hatte sich auch Sigtuna zu wehren, ebenso wie die germanischen Göttersitze in dem heutigen Dänemark und Schleswig-Holstein, so auch die Göttersitze im Teutoburger Wald, auf dem Berge bei Kleve, auf dem heute noch die Lohengrinburg steht und auf Helgoland. Was in den ersten größten Notzeiten die schwarzen Völkerscharen abwehrte, das waren nicht die körperlichen Kräfte der Verteidiger, sondern Runenübungen, die Höhenstrahlen und Tiefenstrahlen hereinholten, verkoppelten und verdichteten und gegen den Feind warfen. Mehr und mehr kamen aber nun die aus dem Süden nach dem Norden zurückkehrenden Germanen den Priestersitzen, die im Norden noch bestanden, zur Hilfe. In den einzelnen Priestersitzen selbst war inzwischen auch alles für den entscheidenden Kampf gegen die Tataren vorbereitet. Frisnana, die höchste Priesterin auf Helgoland, brachte mit ihrem Kampfheer, das aus Tausenden von germanischen priesterlichen Jungmädchen und Frauen bestand, die Entscheidung. Sie verließ Helgoland und stellte sich im Kampfgewand, das aus lauter Goldschnüren und Goldplatten bestand, und auf golden gepanzertem Ross an die Spitze der Kriegsscharen der Friesen und schlug die Hauptmacht der Feinde. Was vor allen Dingen hier den Ausschlag mitgab, das war der Name und die Macht dieser Priesterin, die später auch zur Stammmutter der Friesen erklärt wurde. Die Feinde selbst sahen Frisnana als Göttin an und drängten sich an sie heran, um von ihrer Hand, von der Hand der weißen Göttin vom heiligen Land, von Helgoland, getötet zu werden, um in das Jenseits ihr Bild mit hinübernehmen zu können, ein Gedankengang, der der damaligen Zeit allgemein entsprechend war und auch seine Begründung hat in gewissen Gesetzen des Wiederverkörperungsvorganges. Bei unseren Vorfahren war das Weib ebenso wehrhaft wie der Mann. Kein Geschlecht erstrebte Vorrechte und Schonung. Ebenso konnten auch Priester und Priesterinnen heiraten. Nur wissende und starke Mütter können ein starkes Geschlecht gebären. Geschwisterlich ist eine Ehe ohne Vorrechte. Eine solche Ehe entwickelt alle Seelenkräfte. Ich-Entwicklung ist so beiden Teilen gewährleistet. Vorrechte erwecken Gier, Sklaverei, List. Mit der Versklavung des Weibes geht die Rasse unter. Es war also nichts Besonderes, dass Frauen hier am Kampfe teilnahmen. Das war vor 2000 Jahren in den Kämpfen zwischen Germanen und Römern noch der Fall. Ich erinnere hier auch an die Sage, die in Köln am Rhein fortlebt. Nach dieser Sage kamen 11.000 Jungfrauen von England, plattdeutsch Engeland, Angeland, um für den echten Glauben zu kämpfen und wurden in Köln von den Heiden ermordet. In Köln sind die Innenwände und Decken einer ganzen Kirche auch heute noch mit den Gebeinen und Schädeln dieser Jungfrauen behangen und bedeckt. 11 Flammen im Kölner Wappen erinnern hier noch an die 11.000 Jungfrauen. Die römische Kirche hat diese Sage für ihre Zwecke ausgenutzt. Aber aus Engeland konnten niemals Streitkräfte kommen, die für den römischen Glauben kämpfen wollten, denn bis etwa 900 unserer Zeitrechnung war England arianisch-christlich, das heißt germanisch-christlich und vor dieser Zeit alles andere wie römisch. Die Heiden also, die hier 11.000 Jungfrauen nach Verrat überwältigten, waren entweder Römer oder tartarische Heiden gewesen. Nach dem Sieg der Friesen unter Frisnana wurden den Tataren bestimmte Striche als Wohnsitz angewiesen. Dort lebten sie abgesondert von den Friesen. Abstrahlend von Friesland ging nun die Neubildung des Germanischen Reiches vor sich. Die Friesen gründeten Köln am Rhein, Köln an der Spree, Berlin, Tempelhof und so weiter. Die Friesen besiedelten Rügen, Pommern und Mecklenburg. Die Friesen wandten sich nach Süden und besiedelten Württemberg, Zabergäu, Stuttgart im Bunde mit den Sweven, den Sachsen und anderen germanischen Stämmen. So wurde ein neues Kulturzentrum geschaffen in den heutigen Gebieten der Provinz Hannover, Westfalen, Holland, Dänemark mit hohen Kultsitzen Aurich, Leer in Ostfriesland mit dem Blütenberg, Bentheim, Kleve am Rhein, dem Geburtsort Lohengrins, Xanten am Rhein, dem Geburtsort Siegfrieds, Köln, Osnabrück mit Oesede, Iburg, Tecklenburg, Detmold mit dem Externstein-Heiligtum, Göttingen, Hannover, Bremen, Bardowick, Odense in Dänemark und so weiter. Helgoland verlor mit dem Übergang der Frisnana nach dem später nach ihr benannten Friesland seine Bedeutung mehr und mehr. Sicher ist für mich aufgrund meiner Forschungen, dass wiederum damals die Verbindungen mit den germanischen Eingeweihtensitzen in Ägypten, Griechenland und im Karmelgebirge aufgenommen wurden. Sicher ist, dass der griechische Mythos Jupiter als Schwan und die Leda von Priestern in Leer im heutigen Ostfriesland geschaffen wurde. Sicher ist auch, dass schon vor mehreren tausend Jahren Friesen England besiedelten. Geschichtlich ist ein letzter Zug der Friesen und Sachsen nach England noch im Bereich unserer Zeitrechnung festgestellt. In England nun hat sich die Runenreihe der Friesen erhalten können. In Deutschland fiel sie der Vernichtungs- und Sammeltätigkeit Roms anheim. Aus allen vorher kurz angeführten Erwägungen also bezeichnen wir mit Recht die uns in England erhalten gebliebene Runenreihe als friesisch-angelsächsische Runenreihe. Das Themsemesser Futhark mit 28 Runen. Dieses Futhark mit 28 Runen ist eingeritzt auf einem Messer, dessen Fundort der Schlamm der Themse war. Wir haben in diesem 28er Futhark sichtlich eine Abkürzung des friesisch-angelsächsischen Futhark mit 33 Runen vor uns. So diente dieses Futhark mit 28 Runen einem besonderen Zweck. Einige Runen sind umgestellt. Das Kühlverstein-Futhark mit 24 Runen. Diese Runenreihe mit 24 Runen fand man eingeritzt in einem Stein in einem alten Grab in Kühlver innerhalb des Kirchenumkreises von Stonga auf der Insel Gotland in Schweden. Einige Runen sind etwas undeutlich. Die Reihenfolge ist im Ganzen bis auf kleine Abweichungen dieselbe wie im nächsten Futhark unserer Runentafel. Die Schreibung einiger Runen ist eine andere. Auf diese Runenreihe komme ich später noch zurück, auch wegen des Wortes Sulius, von rechts gelesen Suilus, das neben dem Futhark eingemeißelt ist. Außerdem finden wir auf diesem Stein noch ein anderes sehr wichtiges Zeichen, das ebenso der Besprechung wert ist. Beigegeben wurde ein solches Futhark den Toten, weil man wusste, dass das Futhark die Formelreihe ist, die auch Wiedergeburt zur Folge hat. Das Vadstena Futhark mit 24 Runen. Das Vadstena Futhark besteht aus gewendeten Runen, wie auch die Zeichnung auf unserer Runentafel ergibt. Man fand dieses Futhark in erhabener Arbeit herausgearbeitet aus der Fläche einer Goldmünze, die als Glücksmünze getragen wurde. Diese glücksbringende Münze fand man bei Vadstena in Ostgotland, Schweden. Außer dem Futhark enthält die Glücksmünze noch die Inschrift Lufa Tufa und im Bildnis den Kopf eines Menschen wie auch die Zeichnung eines Tieres, halb Stier, halb Pferd und einer Taube. Auch diese Münze muss später eingehend besprochen werden. Das gemeingermanische Futhark mit 24 Runen. Die Verwendung dieser Runenreihe ist überall dort nachgewiesen, wo Germanen heute noch leben oder einst kulturell die Erde befruchteten. Professor Hermann Wirth bewies an diesem Futhark, dass alle Alphabete, Schriftzeichen und Symbole in allen Weltteilen dieser germanischen Runenreihe entstammen. Bei den Germanen wurde diese Runenreihe, die in ihrer Anzahl ja auch mit den Buchstaben des Alphabetes übereinstimmt, unter einem bestimmten Gesichtspunkt verwendet. Dieser Gesichtspunkt war unter anderem vollkommen astrologisch, was Hermann Wirth in seinem Buche »Der Aufgang der Menschheit« allerdings vermeidet, offen zu sagen, wohl weil neuerdings von allen herrschenden Gewalten ein Vernichtungsfeldzug gegen die Astrologie geplant ist. Aber der Inhalt seines Buches und seine Schlussfolgerungen beweisen eigentlich nur die Tatsache, dass hier eine Reihe astrologischer Symbole vorliegt. Im Übrigen ist hier nicht der Ort, um auf die gewiss wertvolle Arbeit Wirths einzugehen, das wird in anderen Veröffentlichungen meinerseits noch geschehen. In vielen Zügen ist das gemeingermanische Futhark den beiden anderen 24er Runenreihen ähnlich, auf Einzelheiten wird später eingegangen. Das nordische Futhark mit 16 Runen. Dieses Futhark ist das allgemein nur im Norden Europas im frühesten und späteren Mittelalter nachweisbar in Gebrauch gewesene Futhark. Die Anzahl von 16 Runen ist ebenfalls auch astrologisch begründet und auch noch in anderer Art, als wie Hermann Wirth meint. Auch diese, meine hier gegebene Stellungnahme ist wohl überlegt, muss aber, da hier nicht der Raum ist, in der Beweisführung zurückgestellt werden. Eine ganze Anzahl von Runen in der 24er-Reihe werden in dieser 16er-Runenreihe nicht mehr gebracht. Aus den anderen Runenreihen wurden, wie man sieht, ganz gewisse Runen ausgewählt, um diese 16er-Runenreihe zu gestalten. Als Schriftrunenreihe genügte aber, wie aus dieser Runenreihe eine Schriftrunenreihe wurde, die Anzahl von 16 Runen vollkommen. Neben verschiedener Schreibung weisen manche Runen auch eine Verstümmelung auf. Die Reihenfolge ist bis auf kleine Abweichungen dieselbe als wie bei den anderen 16er Runenreihen. Am meisten ist dieses Futhark in Anwendung gekommen bei Tausenden von Grabsteinen in Schweden und Norwegen. Diese Runenschrift ist heute noch Lehrgegenstand in den schwedischen Volksschulen. Das schwedisch-nordische Futhark mit 16 Runen. Eine Runenreihe, in deren Zeichen ebenfalls viele Inschriften auf schwedischen Grabsteinen vorliegen. Das dänische Futhark mit 16 Runen. Die Formen lehnen sich an die Formen des schwedisch-nordischen Futhags an. Die Reihenfolge ist in den letzten Runen etwas abweichend. Diese Schrift fand besonders auf den vielen Runensteinen in Dänemark Verwendung. Das Helsing-Runen-Futhark mit 16 Runen. Ich bringe hier zwei Arten dieser Runen-Kurzschrift. Diese Schrift kann nur derjenige lesen, der auch weiß, dass die Runen der Höhe nach in ein Fünf-Linien-System eingebaut waren, ähnlich unserer Notenschreibung, die nach allem Anschein auch auf das Runensystem sich gründet. Die betreffende Rune wurde in einem oder doppelten Kennstrich, der in entsprechender Höhe stand, angegeben. In der ersten Runenreihe der Helsing-Rune finden wir sogar Punkte als Kennzeichen angegeben. Viele Anzeichen scheinen darauf hinzuweisen, dass diese Helsing-Runen, der Name entstammt dem schwedischen Fundort, eine Art Geheimschrift darstellen, die in einem engeren Kreis von Eingeweihten gepflegt wurde. Die Zeichen ließen es leicht zu, Binderunen, das sind verbundene Runen, zu gestalten. Die beiden letzten Runenreihen der Runentafel sind schon kurz besprochen. Außer den Runenreihen zeichne ich noch zwei Ziffernreihen links und rechts der Runenreihen auf der Tafel ein, um die einzelnen Runen beziffern zu können und um aber auch zu zeigen, dass sich die uns als arabisch angepriesenen Ziffern aus germanischen Runen entwickelt haben. Dass auch die sogenannten römischen Ziffern aus Runen bestehen, habe ich vor Jahren schon in meiner Zeitschrift Der eigene Weg bewiesen. Links in der ersten Spalte der Runentafel finden wir nun die Ziffern in der Form, in der sie sich aus dem Kreiskreuz entwickeln. Wir finden hier auch die Erklärung, warum wir gewöhnt sind, die Ziffer 7 mit einem Haken zu versehen. Dass diese Schreibgewohnheit ihre tieferen Gründe hat, werde ich noch belegen. Rechts in der letzten Spalte finden wir dann noch die Ziffern vor, wie sie sich aus dem Malkreuz verbunden mit der Raute entwickelt haben. Wir wissen nun, wie die gotischen Ziffern entstanden sind. Auch über diese Ziffern wird noch einiges zu sagen sein. In einer besonderen Tafel, die ich unten rechts in unserer Runentafel anbrachte, lesen wir dann noch in Runenschrift die Grundlagen der Zehnerziffern. In dieser Tafel sind die Grundformen aller Ziffernformen angegeben, die man heute als arabische oder gotische Ziffern bezeichnet. Die Runengrundlage unserer Ziffern ist damit so sprechend dargestellt, dass sie eigentlich keiner weiteren Erklärung mehr bedarf. Trotzdem soll auch diese Tafel später bis in alle Einzelheiten behandelt werden, denn diese Dinge sind wichtig. Somit hätte ich nun alle auf unserer Runentafel gebrachten Runenreihen kurz besprochen. In allen weiteren Darlegungen werde ich mich immer wieder auf diese Runentafel berufen. Außerdem werde ich in der Runenbücherei noch sämtliche erreichbaren Schriftzeichenreihen aller Völker bringen, damit Leserinnen oder Leser sehen, wie die germanischen Runen auch als Grundformen aller anderen Schriften mehr oder weniger erkennbar sind. Der beste Beweis, dass die Germanen nicht nur überall die Gebenden, die Kulturbringer waren, sondern auch eine Mahnung dahin, dass es auch hohe Zeit ist, dass wir das wieder uns erwerben, was wir von unseren Vorfahren ererbten. Mit der Kenntnis der Runen auch die sittliche Höhe und die geistige Macht unserer Vorfahren. Schlusswort zum Inhalt des ersten Teiles. Reich ist der Inhalt dieses ersten Teiles an grundlegenden Erkenntnissen. Vorwort und Einleitung bewiesen die Wichtigkeit des Erbgutes. Nur was im Keim schon vorhanden ist, will einst Baum, Blüte, Frucht werden. Alles andere ist Misswachs. Weiter wurde das Wesen der echten heiligen Schrift, des echten heiligen Wortes und der echten heiligen Tat klar dargelegt und die Frage, wo wir die echte Heilige Schrift finden, beantwortet. Aus der Besprechung des Unterschiedes zwischen Wortschrift und Buchstabenschrift kam uns weitere Erkenntnis. Der Abschnitt Rassengeister, Rassenseelen, Rassenkörper behandelte den maskierten Geisterkampf auf dieser Erde und unter der Überschrift, wo unserer Väter Erbgut blieb, wurde uns gezeigt, wie kulturfeindliche Mächte systematisch und mit Gewalt und List die Kultur vernichteten. Wir lesen aber auch, wie die Weltlüge durch Runenkunde gebrandmarkt ist und wie die Germanen trotz aller Not die Runen nicht untergehen ließen. Mit Staunen sehen wir weiter, dass trotz aller teuflischer Vernichtungspläne und trotz aller Verfolgungspolitik die echte heilige Schrift der Germanen uns in nicht weniger als wie in 9 germanischen Runenreihen erhalten ist und dass diese Runenreihen zum Teil noch in Gebrauch sind. Bei allem war notwendig, einen Überblick über die Zusammenhänge, wie sie ja jeder wirkliche, gebildete und denkende Mensch doch durchschaut, zu geben. Wenn einiges einigen anderen zu hoch ist, meine Schuld ist es nicht. Was aber vor allen Dingen nun weiter für den Menschen der Gegenwart wichtig ist, das ist die Anwendung der Runen. In dem Inhalt des ganzen bescheidenen Buches, das hier als erster Doppelband der Runenbücherei vor uns liegt, lebt und webt der Gedanke, dass die Runen mehr sind als wie gewöhnliche Schriftzeichen und dass sie, wie ich schon vor Jahrzehnten entdeckte, Richtungs-, Raum- und Kraftformeln darstellen, die durch Runensprechen und Runenübungen magisch wirkend werden in einer Art natürlicher Radioelektrolyse. Vielleicht veranschaulicht dieses Wort am besten die Sache. Diese Entdeckung setzte die Erkenntnis voraus, dass der ganze Raum um uns mit wechselseitig sich verflechtenden Strahlen und Wellen erfüllt ist, mit Strahlen und Wellen, die aus der Höhe des Alls kommen, die Höhenstrahlen, mit Strahlen, die aus den Tiefen der Erde kommen, die Tiefenstrahlen, die Bodenstrahlen, und mit Strahlen und Wellen, die von den Gegenständen um uns auf uns wirken. Die Höhenstrahlung, die die moderne Wissenschaft mittels komplizierter Apparate um die Mitte des 2. Jahrzehnts entdeckte und feststellte, war also von mir schon im 1. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts entdeckt, aber noch weiter, auch die tiefen Strahlen und die Bildung von Strahlen und Wellen von den Dingen der Umwelt. Aber ich erkannte weiter, dass diese Strahlen und Wellen aus den Himmelsräumen wie aus den Tiefen der Erde und von den Dingen unserer Umgebung die eigentliche Urkraft darstellen, die Ursubstanz aller Materie, der Baustoff wie auch die Gestalter aller Körper, das eigentliche Leben. Weiter erkannte ich, dass es sich nur darum handelt, wie wir diese Urkraft, Strahlen und Wellen unserem Körper zuführen, und ich stellte fest, dass diese Strahlen und Wellen selbst den Körper, wenn wir ihn auf diese Strahlen und Wellen einstellen, seiner Strahlen- und Wellengrundlage gemäß erfassen, damit der Körper sich zweckentsprechend verhält und zu Bewegungen und zum Aussprechen von Worten veranlasst wird, die größte Aufnahmefähigkeit gewährleisten. Gekrönt wurden meine Erkenntnisse dadurch, dass ich die Runen als Stellungszeichen des Körpers bei Übungen der Runengymnastik und als Schlüssel zu dem Raunen in den Runenübungen erkannte. In Runenstellung, Runenbewegung und Runenraunen wird der Körper so gerichtet und in Schwingung versetzt, dass Höhenstrahlen, Wellen und Tiefenstrahlen vom Körper aufgenommen werden und an die Körpersubstanz gebunden oder zu lebensspendenden Säften umgeformt werden. Die folgenden Jahre und Jahrzehnte wurden zum weiteren Ausbau der erlangten Erkenntnisse auf diesem Gebiete benutzt. Es galt vorsichtig, das Echte von dem Schein zu sondern. Auch verlangten die Erkenntnisse vollkommene positive Einstellung zur Rassenfrage, zu Religions- und Weltanschauungsfragen. Das alles kam aller Welt zum Trotz in Auswirkung in meiner Zeitschrift »Der eigene Weg« seit 1924 zum Ausdruck. Was in dieser Zeitschrift geleistet werden musste, war vor allen Dingen eine Befruchtung der denkenden Köpfe. Dabei musste manches verhüllt gegeben werden, denn der Wissenschaftler fürchtet jeden Gedanken, der ihn in Gefahr bringt, die Suggestionen, die ihn zur Karriere verhelfen, zu verlieren. Weiter musste in der Stille das System ausgebaut werden, ohne dass Schnüffler und Abschreiber zu viel erfuhren. Aber auf der anderen Seite musste gegeben werden, denn die Not ist groß. So hielt ich Vorträge, in denen ich die Astrologie mit der Runenkunde verband. In Nummer 5, Der eigene Weg, vom Jahre 1924 meiner Zeitschrift, begann ich mit meinen Veröffentlichungen über die germanischen Runen unter der Überschrift Runen, Raunen, richtig Rat. Ich bildete dieses Wort ganz bewusst als echte Runenformel. Es galt, den Rhythmus der 4 zu verkörpern in 4 Worten, den Rhythmus der 7 in 7 Silben. So erfasste ich die Rhythmen der Raute, des geistigen Schlüsselwortes der Wurzel, des Radius, und die Wellenlänge, die astrologisch durch den Planeten Jupiter ausgedrückt wird. Auch erfasste ich den verbindenden Rhythmus der Siebenheit, die Wellenlänge, die astrologisch durch Venus ausgedrückt wird. Weiter hatte ich die Wirkung aller wichtigen Vokale und Konsonanten in Betracht zu ziehen. Das vierfache R vertrat Jupiter, Mars und den Rund, die rhythmische Strömung, die auch den Vokal O einschließt. Die Vokale U, A, U, I, I, A wurden in richtiger Reihenfolge eingefügt. Die in Richtung auf die Sphäre wirkende Kraft wurde ausgesandt mit dem Schluss T im Wort Rad. Diese Runenformel wurde später, weil sie überall zündete, von Jon Goersleben nachgeahmt, aber verfälscht und verändert zu dem Satz Runen, Raunen, rechten Rat. Bezeichnenderweise fehlt in der entlehnten, aber um dem Urhebergesetz auszuweichen, verfälschten Formel der die Ich-Richtung und das Ich-Bewusstsein herausarbeitende Selbstlaut I, der der wahren Formel das Gerüst gibt und mit dem CH verbunden die sphärische Kraft und hegende Auswirkung. Während meine Formel ganz bewusst zweimal die Vokale A, E, I, U anwandte und das O durch Wortzahl, vierfaches R und doppeltes G wirken ließ, ließ Goersleben den Vokal E zweimal erscheinen und das richtungsbildende I ganz verschwinden. Wir übergehen, was Goersleben zu diesem Vorgehen veranlasst haben kann. Er starb in den letzten Monaten, mit Toten richtet man nicht. Aber wir begreifen, wie sehr Gedankensphäre, Willenssphäre und Wortbildung im Raunen der Runen zum Ausdruck kommen müssen und entnehmen diesem Beispiel, dass die Strahlen und Wellen aus der fernsten und nächsten Umwelt zwangsmäßig in uns das Heilwort oder das Unheilwort bilden müssen. Wie sie dann auch die richtige oder die ohne richtige Runenstellung und Runenbewegung auslösen müssen. Dieses Beispiel zeigt aber auch, wie vorsichtig ich mit allen Veröffentlichungen sein muss und sein musste. Auf der anderen Seite aber halte ich nun die Zeit für gekommen, in der es notwendig ist, dass die Runengymnastik nun die neue Zukunft schaffend auf den Plan tritt. Ich beginne daher schon hier mit der angewandten Runenkunde, der Runengymnastik, die verbunden mit der Runenkunde befähigt, die strahlenden und wellenden Urkräfte zu binden, einzulagern und wieder auszustrahlen, auszusenden nach unserem Willen. Mit den hereingeholten Höhen- und Tiefenstrahlungen können wir uns nicht nur körperlich von Krankheiten befreien, sondern auch seelische Hemmungen und geistige Schwäche beseitigen. Auch können wir aus der Überfülle der All- und Erdkräfte durch Runenkraftsendung an andere Menschen selbst auf die weiteste Entfernung Urlebenskraft übermitteln, Empfinden reinigen, Gedanken klären, Willen lenken. Nach welcher Richtung und wie wir das machen, das soll nun der zweite Teil dieses Buches und die folgenden Bände der Marby-Runenbücher aufgrund einer mehr als 20-jährigen Erfahrung zeigen. Zweiter Teil. Runengymnastik, die Notwende. Alles Wissen ist tot, wenn wir es nicht lebendig machen durch Anwendung. Alle Erkenntnisse sind unfruchtbar, wenn wir sie nicht zum Können entwickeln. Der Könnende erst ist König, ist Herr über sich und die Umwelt. Wissen lehrt wohl Not erkennen, Anwendung wendet erst die Not. Wir wissen auch heute, dass wir von der Welt strahlender Urkräfte umgeben sind. Wir wissen auch um unsere Not. Der Gedanke liegt nahe, durch die Urkraftstrahlen die Not zu wenden. Aber wie? Diese Frage wird beantwortet durch die Runenkunde. Die Runenkundigen aller Zeiten wussten, dass die Not des Einzelnen und der gesamten Menschheit einstmals zum Himmel schreien würde. Die Runenkundigen wussten auch, dass dieser Schrei zum Himmel, das Raunen der Runen verbunden mit Runengymnastik, alleine wieder die Not wenden kann. Aber die Runenkundigen mussten schweigen und in heimlicher Acht verhehlen, was sie wussten, weil die Romkirche mit dem Aberglauben der Masse sie auf den Tod verfolgte und die Wissenschaft knebelte. Aber der Zeitenrhythmus will Wende der von dämonischen Zweckgedanken heraufbeschworenen Not. Das auf Wissenschaftlichkeit eingeschworene öffentliche Denken kann nun einigermaßen den Runengedanken erfassen. Es ist nicht mehr notwendig, die Runenkunde in ein mystisches Gewand zu hüllen, nun kann die Notwende einsetzen. Die Runengymnastik, das Raunen der Runen, tritt nun wieder auf den Plan. Damit tritt nicht nur die Notwende ein für diejenigen, die täglich üben, sondern auch Schritt um Schritt für die ganze Menschheit. Die geistige Revolution setzt ein, der Umschwung zu einer vollkommenen Umwertung aller Werte. Die von anderer Menschen Not leben, werden sich mit aller List und Kraft wehren, das ist gewiss. Gewiss ist aber auch, dass wir die Sieger bleiben werden. Mit uns ist nicht nur eine neue Zeit, sondern auch die wiedererweckte Urkraft, die alle Not wenden wird. Um diese Notwende einzuleiten, erscheint nun die Marby-Runenbücherei. Schritt um Schritt wird sie zeigen, wie wir Höhen und Tiefen und Umweltstrahlen in uns verkoppeln und von uns abstrahlen lassen. Ich kann, das möge man bedenken, einführend dasjenige, das in den folgenden Runenbänden gebracht werden soll, hier nur in kurzen Leitsätzen niederlegen. Dabei habe ich als Entdecker dieses Gebietes für meinen Teil keine irgendwelche ehrsüchtigen Anwandlungen, aber es ist wichtig, dass wenn nun einmal endlich dieses Gebiet beschritten wird, auch der Entdecker dieses Gebietes eine zuerst bestimmende Rolle spielt. Er wird am besten auf diesem Gebiet Führer sein können, immer aber auch unter dem Gesichtspunkte, dass er viele Mitarbeiter braucht. Diese Mitarbeiterschar heranzüchten ist notwendig. Ich gehe nun in Leitsätzen auf die Theorie und die Praxis der Runenkunde als angewandte Runengymnastik ein. Über die Lage und Art der Welträume. Der Überweltenraum. Erstens, außer dem Weltenraum ist ein in Ruhe befindlicher Raum vorhanden. Dieser Raum strahlt. Wir nennen ihn den Überweltenraum. Der Erdinnenraum. Zweitens, im Inneren der Erde ist ebenfalls ein in Ruhe befindlicher Hohlraum. Auch dieser Raum strahlt. Wir nennen ihn den Erdinnenraum. Der Weltenraum. Drittens, was wir Weltenraum nennen, ist ein mit Strahlungen aus dem Überweltenraum und mit in Bewegung befindlichen Sternen besetzter, wenig verstofflichter Raum. Der Erdstoffraum. Viertens, was wir Erde nennen, ist ein mit Strahlungen aus dem Erdinnenraum und mit Stoffschwingungen besetzter, mehr verstofflichter Raum, die Erdkruste. Der Wellenraum. Fünftens, zwischen dem Weltenraum und dem mit Erdstoff erfüllten Raum ist der Raum des Strahlungsaustausches, des Wellenaustausches und der Verwirkung und Umwandlung der aus beiden Richtungen von oben und von unten kommenden Strahlen und Wellen. Diesen Raum nennen wir Wellenhimmel, Wellenraum. Die Lage der Weltenräume in 5 Zonen eingeteilt. Hier eine tabellarische Darstellung, Inhalt: entsprechend dem kopernikanischen Weltbild, dabei die Erde als Mittelpunkt gesehen. Überweltenraum, Weltenraum gleich Sternenraum, Wellenraum, Erdstoffraum, Erdinnenraum, Mittelpunkt des Weltbildes, Erdinnenraum, Erdstoffraum, Wellenraum, Weltenraum gleich Sternenraum, Überweltenraum. Entsprechend dem Neupertschen Wellenbild, die Welt als Hohlerde, Erdinnenraum, Erdstoffraum, Wellenraum, Weltenraum gleich Sternenraum, Überweltenraum, Mittelpunkt des Weltbildes. Überweltenraum, Weltenraum gleich Sternenraum, Wellenraum, Erdstoffraum, Erdinnenraum. Über die Stofflichkeit. Sechstens, der Überweltenraum ist unstofflich und weit gespannt. Siebentens, der Innenerdraum ist unstofflich und eng gespannt. Achtens, der Weltenraum gleich Sternenraum ist zum Teil stofflich und in verschiedenartigen Spannungszuständen. Neuntens, der feste, feurige, flüssige oder gasförmige Erdstoffraum ist stofflich und in verschiedenen Spannungszuständen. Zehntens, der Wellenhimmel, Walhall, ist feinstofflich, Strahlen und Wellen und in wechselnden Spannungen und Entspannungen. Über die Bewegung. Elftens, der Überweltenraum ist unbeweglich. Zwölftens, der Innenerdenraum ist in sich unbeweglich, wird aber durch die Erdbewegung vorwärts getragen. 13. Der Sternenraum ist in sich in rhythmischen Bewegungen. 14. Der Erdenkörper ist in drehender Bewegung und außerdem in spiralartiger Fortbewegung. 15. Der Wellenhimmel ist in ständiger, fließender und strömender Bewegung. Über Wirkungen in den Räumen. 16. Die erste bis dritte Dimension beherrscht alle Räume. 17. Der sphärische Winkel wirkt sich in allen Räumen aus. 18. Der Flächenwinkel wirkt sich im Innenweltenraum, im Sternenraum, im Erdenkörper und im Wellenhimmel aus. 19. Winkelwerte sind Spannungswerte. 20. Spannungsunterschied schafft Strömung und Bewegung. Bewegung schafft Strömung und Spannungsunterschied. Über Weg und Wesen der Verstofflichung. 21. Stoff ist verdichteter Raum. Verdichtung des Raumes zu Stoff geht immer vor sich, Entstofflichung des Stoffes zu Raum auch. 22. Bausteine des Stoffes sind Strahlen und Wellen, sie werden zu Ionen und Elektronen. Ursache und Beginn der Bildung des Atoms ist die Anziehungskraft und Bewegung. Verdichtung des Raumes entsteht durch ein sich Verflechten von Strahlen und Wellen. 23. Entstofflichung des Stoffes ist Folge der Abstrahlung und Abwellung des Stoffes und der dadurch erreichten Entwirrung, der Auflösung der bisher gebundenen Raumstrahlen und Raumwellen. 24. Da Richtung, Entfernung und Winkel Spannungswerte sind und da Spannung Strömung und Bewegung hervorruft, Strömung und Bewegung dann Verstofflichung der Raumstrahlen und Sternenwellen, geht die Entstofflichung auch unter gewissen Bewegungen, Strömungen, Spannungen, Spannungswerten, Winkelwerten und Richtungswerten vor sich. Strahlen und Wellen des Raumes und der Sterne werden so wieder frei. 25. Bestimmte Richtungen, Entfernungen, Winkel, Spannungen und Strömungen können wir durch bestimmte Körperstellungen und Lautbildungen und Bewegungen hervorrufen, also können wir verstofflichen und entstofflichen, gestalten, verwandeln und auflösen, wie wir und was wir wollen, nach dem Maße unserer Kenntnisse und Fähigkeiten und nach der Richtung und Festigkeit unseres Willens. Lebewesen gleich Wesen des Lebens. 26. Alle Lebewesen sind die Frucht, das Produkt der die Lebewesen umgebenden Felder. Noch weiter, in den Lebewesen schaffen sich die einzelnen Raumfelder, Apparate, Brücken, um sich miteinander zu verbinden. Die Lebewesen sind Organe der zueinander strebenden Raumkraftfelder. Die Lebewesen sind Antennenstationen und Sendestationen der Kraftfelder des Himmels und der Erde. 27. Bestimmte Räume erbauen bestimmte Antennenorgane und Sendeorgane. Bestimmte Richtungen, Winkel, Spannungen, Strömungen und Bewegungsrhythmen erbauen sich bestimmte Antennenorgane und Sendeorgane. Körper der Metalle, Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, Leibfreie. Alle Werte, die wir in der Raumkugel finden, werden Stoff, Form und Tätigkeit in den Körpern der Lebewesen und der Geschehen in deren Umgebung. Was wir Art nennen, ist die aus der Bevorzugung gewisser Raumwerte geschaffene besondere stoffliche Form. Wo die Masse der Raumkugel sich auswirkt, da entsteht unter anderem die Qualle. Die Grenzen zwischen den Sphären bilden die körperlichen Grenzen dieses Tieres. Wo die Richtungen und Radien der Raumkugel sich auswirken, da bilden sich Schneesterne, Kristalle, Knochen. Wo die Spannungen in der Raumkugel sich auswirken, da bilden sich Sehnen und Bänder. Wo sie sich überbrücken wollen, Nervenstränge, Organe, die dem Bewegungstrieb dienen, der wiederum aus Raumspannungen entstand. 28. Jeder Körper geht wieder in Strahlen und Wellen auf, wenn er nicht mehr fähig ist, dem Wesen des Lebens als Lebewesen, als Antenne und Sender für Strahlen und Wellen zu dienen. Die Strahlen und Wellen selbst werden später wieder, wenn sie nicht wieder gebunden werden, zu Spannungs-, Winkel- und Richtungswerten der verschiedenen Räume. 29. Die Raumkugel der Erscheinungswelt hat als Ausdruck und Werkzeug ihres Lebens und ihres Wesens die Lebewesen geschaffen. Sie erhält die Formen der Lebewesen auch eine gewisse Zeit lang, sie entwickelt die Formen, sie erbaut Organe, in denen das Leben sich bewusst werden kann. Kann. Erst dann aber, wenn der Mensch bewusst die Lebensströme erfasst und sich zuführt, beginnt er vollbewusst zu leben. 30. Der Lebenskreis, die Hohlraumkugel, die von jedem Lebewesen mit seinem Bewusstsein durchtränkt wird, ist verschieden groß. Die meisten Menschen bleiben an der Erde kleben. Sie werden nicht so frei. Sie essen, trinken, schlafen, arbeiten und pflanzen sich fort oder nicht. Aber sie beten nicht, wie es das Leben verlangt. Sie breiten ihr Bewusstsein nicht aus. Sie betten ihr Bewusstsein nicht auch in die anderen Räume der Raumkugel. Sie erstrecken die Fühlfäden der Antennen ihrer Seele nicht bis in das Herz der Mutter Erde und nicht bis in die Überweltenraumweite des Vaters aller Welten. Sie strecken ihren Geist nicht bis in die tiefste Tiefe und nicht in die größte Höhe und kommen so nicht ins ewige Leben. Sie vegetieren, sind jedem Umwelteinfluss ausgesetzt und sterben, als wären sie nie gewesen. Der Mensch kann aber Strahlen und Wellen aus dem Kraftfeld der Erde, wie auch aus dem Kraftfeld des Himmels durch sich leiten, wie auch durch Denken in sich erzeugen und sich so gesund und tüchtig und leistungsfähig machen und erhalten, wie auch immer wieder sich verjüngen. Außerdem hat es der Mensch selbst in der Hand, in sich die Erkenntnis vom Wesen der wirksamen Kräfte hineinzubauen und weiter sich über dieses Wesen Klarheit zu verschaffen. Er ist also imstande, die Götter und den Urgott zu erkennen, soweit es ihm der Organismus, seine Antenne und seine Grundveranlagung gestattet und so viel mehr, wenn er diesen Organismus verfeinert und ihn fähig macht, jede und alle Wellen jedweder Schwingung und Wellenlänge aufzunehmen und zu verarbeiten. Runenübungen, die einzig echte Gebetsform. Der Mensch, Antenne und Sender. 31. Der Mensch hat es in der Hand, durch Stellung und Lageveränderung seinen Körper in bestimmte Richtung zu bringen. Wenn er das bewusst tut und dabei noch die bestimmten Worte spricht, so macht er sich damit für bestimmte Strahlen, Wellen und Kräfte leitend und aufnahmefähig. 32. Der Mensch ist dann auch weiter imstande, durch verschiedene Körperstellungen und Bewegungen ein ganz bestimmtes Erleben und eine ganz bestimmte Aufnahme von Umweltkräften zu erreichen. Sein Körper ist der Schlüssel, der, bewusst gehandhabt, alle Möglichkeiten der Welt aufschließt. Er kann sich alle Urwerte des Lebens und des Seins direkt aus der Quelle holen, während das allen anderen Lebewesen in diesem Maße nicht möglich ist. Was wir menschliches Bewusstsein nennen, beginnt also eigentlich erst dann und dort, wenn der Mensch beginnt, bewusst Schlüssel zu allen diesen Quellen zu werden und zu sein. Dann erst kann er sich unbegrenzt geistig und seelisch und körperlich weiterentwickeln und verfeinern durch Kräfteaufnahme und Transformation. 33.

die alte zur Fessel. Runenkunde und Runengymnastik leiten nun die neue Zeit ein. Runenkunde und tägliche Runenübungen erschließen uns nun die neue Zeit, öffnen uns das All und die Himmel, lassen den Allrhythmus in uns Fleisch und Blut werden. Neue Zeit, freie Menschen. Wo Menschen unfrei bleiben, kann man von Einbruch einer neuen Zeit nicht sprechen. Frei ist, wer sich frei macht. Wir wollen, wir werden uns frei machen. Niemand kann uns hindern. Neue Zeit, gesunde Menschen. Wo wir krank sind, Runenübung wird uns gesund machen. Wo andere krank sind, wir senden Kraft und Heilung. Wo irgendein Funken Lebenskraft ist, wir werden ihn anfachen. Neue Zeit, gute Menschen. Böses Wollen, böses Tun ist den Urheber strafende Kraftvergeudung. Alle unbewusste oder bewusste schwarze Magie fällt wie ein Kartenhaus zusammen vor der Macht der Runenübenden. Wer durch Runenübungen Böses zu erreichen hofft, trinkt aus einem Giftbecher. Runenübungen erziehen zum reinen Wollen den Übenden und andere. Schuld wird ausgelöscht, die Seele wird entlastet, das Gewissen empfindend. Das Denken klar dem Runenübenden und denjenigen, die von uns durch Runendenken auf den Weg des Guten geführt werden. Es gibt kein Wehren vor der Fülle, der Reinheit, der Macht, der seelischen Leitung durch die Runenwelle. Neue Zeit, wissende Menschen. Wo wir Rat benötigen, wir holen uns Rat vom Himmel, von Gott. Wo andere keinen Rat wissen, wir bilden den Gral, wir senden ihn in der Runenübung. Neue Zeit, starke Menschen. Wo wir Kraft benötigen, der Himmel mit seinen unendlichen Kräften steht uns offen. Wo andere Menschen im Willen erlahmen, durch Runenübung senden wir Kraft. Neue Zeit, Lenkung der Menschen. Wo Unreife in Macht, Ehr und Geldsucht verblendet sich als Herren und Unterdrücker fühlen, schleichend oder triumphierend, wir lenken ihre Gedanken, ihren Willen, damit sie entweder willig werden oder sich, wenn sie sich nicht lenken lassen, selbst ausscheiden. Neue Zeit, neue Ordnung. Runenübung ordnet den Menschen in sich. Runenübung ruft die Ordner als unwiderstehliche Führer auf den Plan. Geld, Protektion, Kirche, Staat und Loge bestimmen nicht mehr die Führer, sondern das Ausstrahlungsvermögen, die Gedankensendung, der reine Wille der die Menschheit beeinflussenden Runenübenden. Geld, Hochschulbildung, Titel und Würden fallen in Schutt und Asche vor der Macht des ordnenden Runendenkens. Von Mensch zu Mensch flutet die ordnende, die lenkende Welle, ordnungsschaffend nach der Ordnung des Geistes und der Natur. Neue Zeit, neue Wissenschaft. Runenübungen öffnen alle Gedanken, die Menschen jemals gedacht haben. Runenübungen erfüllen mit neuen Ideen. Runenübungen zeigen neue Wege auf allen Gebieten der Wissenschaft und der Technik. Im edlen Wettstreit um das Gefühl, innerhalb der menschlichen Gemeinschaft den Brüdern und Schwestern das Dasein erleichtert zu haben, soll derjenige belohnt sein, der täglich im Üben die Runen fragt. Neue Zeit, neue Kunst. Runenübungen vermitteln auf allen Gebieten die höchsten Stufen der Kunst. Runenübungen verschaffen der Stimme des Sängers Wohlklang, Fülle und Tragfähigkeit. Runenübungen schärfen das Farbempfinden, das Formgefühl, das perspektivische Schauen des Malers. Runenübungen vermitteln dem Bildhauer das Empfinden der Proportionen und der Kraftfelder. Runenübungen stärken die Konzentration dem geistigen Arbeiter. Runenübungen geben aus den Glockensphären des Alls Idee und Klang und Rhythmus überall dem rein wollenden Komponisten. überall, wo es sich um ein Ringen, um echte und damit um reine und religiöse, erhebende und entwickelnde Kunst handelt, wird die Runenübung als Wünschelrute die Quellen zum Sprudeln bringen. Schlüssel und Former wirst du durch die täglichen Runenübungen. Neue Zeit, neues Gottesstreitertum. Kirchen und Sekten regelten das religiöse Bedürfnis und vermaßen und vermessen sich noch zu bestimmen, auf welchem Weg der Mensch sich entwickeln und sich Gott nähern darf. Angeblich soll das Gottesdienst sein. Man kann darüber auch anderer Meinung sein. Wir vermessen uns nicht, anderen Menschen den Weg zu Gott vorzuschreiben. Aber wir selbst lassen uns auch den Weg nicht kommandieren. Nach den ersten Wochen täglichen Übens der Runen wissen wir den Weg zu Gott fest und klar. Alle göttlichen Kräfte helfen uns auf diesem Wege. Wir werden Gefäße, Werkzeuge dieser Kräfte nach dem Maß unserer Reinheit und unseres Fleißes im Üben der Runen. Als Werkzeuge der neuen Zeitwelle, die wie die Evangelienschreiber voraussagten, den Christus in den Wolken des Himmels wiederkommen helfen, werden wir die von uns herabgeholten Allkräfte zur Bindung derjenigen Kräfte benutzen, die verbrecherisch bisher den Weg zu Gott versperrten. Als Werkzeug der neuen religiösen Welle werden wir die Entwicklung des Einzelnen und der Gesamtheit vorwärts treiben, im täglichen Senden klärender Gedankenwellen, wegweisender Erkenntniswellen, kraftspendender Willenswellen. So werden wir bauen an der neuen Zeit mit dem besten Werkzeug, mit den besten Waffen, mit unserem Körper als Schlüssel, mit unserem Willen als Umformer und mit den Wellen des Himmels als Kraftquelle. Den Weg haben wir nun gefunden, endlich gefunden in dem Erbgut unserer Vorfahren, in der germanischen Runenkunde und im täglichen Üben der Runen. Anhang. Die guten Willens sind, rufe ich. Not und Prassertum, Lug und Betrug, Dummheit und Dummstolz, Feigheit und Überhebung, Krankheit und Elend, Intellektualismus und religiöser Wahn nahmen Besitz von der Menschheit. Während meines Lebenslaufes habe ich gelindert, geholfen, gerettet, wo ich konnte. Aber die Not ist riesengroß, ist wie ein Polyp, der den uneigennützigen Helfer aussaugt und selbst in Not bringt. Wer hat das noch nicht erfahren? Allerlei Bestrebungen, Ideen, Theorien der Kirchen, Sekten, Parteien schienen Notwende zu versprechen. Ich befasste mich mit diesen Bestrebungen. Bald musste ich einsehen, dass alles süßes Reden, scheinheiliges Parasitentum, Ausnutzung der Idealdenkenden, Seelenfang und Geschäft ist, Züchtung neuer Bonzen, neuer Tyrannen. Von Enttäuschung zu Enttäuschung ging mein Lebensweg. Fest blieb in mir die eine Richtschnur, liebe und helfe deine Mitmenschen und alle Kreatur. Daneben sah ich andere stürzen. Die Besten gingen vom Wege ab, verkauften sich, sättigten sich mit Träbern, umso lauter riefen sie Hosianna. Andere Gute zersplitterten an sich selbst, wurden verbittert, mutlos, kraftlos, wurden zum Treibholz und gingen zugrunde. Liebe und Gerechtigkeit predigen alle Kirchen, Sekten, Parteien und alle Wirtschaftsorganisationen, und die Liebenden, die Guten, die Hilfsbereiten werden von ihnen angezogen, ausgenutzt, zertreten und hinterher mit Spott, Schmach und Schande bedeckt. Und doch, in dem Spiel der Kräfte mussten die das Gute wollenden Kräfte doch stärker sein als wie die niederziehenden Kräfte, sonst würde ja das ganze Weltgebäude in der nächsten Minute zusammenbrechen. Die das Gute wollenden Kräfte erkannte ich in den Herzimpulsen, in den guten, idealen Gedankenwellen der Millionen Menschen, die noch nicht bewusst schlecht, gemein und trügerisch waren, sondern die nur gezwungenermaßen, weil die organisierten Oberen den Gedanken des Truges pflegen, auch trügen müssen. Die niederziehenden, marktenden und parasitären Kräfte und Menschen sind organisiert. arbeiten nach einem wohl ausgedachten räuberischen Plan. Die guten, liebevollen, Entwicklung aller Wesen wollenden Kräfte und Menschen sind wohl in der Mehrheit, aber bisher zersplittert, ohne Kampfplan, ohne Zusammenwirken und daher ohnmächtig. Dann fand ich das Geheimnis der germanischen Runen und den Kraftborn, der den guten, idealdenkenden Menschen zur Verfügung steht. Ich erkannte auch den Weg, der nun die guten und idealdenkenden Menschen zu Herren der Lage machen wird, solange sie ihm treu bleiben. Wir Runenkundige treten also nun auf den Plan. Wir haben noch immer unseren eigenen Körper. Wir haben ihn für uns und werden nach unserem Willen seine Tüchtigkeit verfeinern und steigern. Wir werden ihn tauglich machen, Wellen aufzunehmen. So werden wir überall sein und überall erfahren, was hinter verschlossenen Türen und hinter irgendwelchen Kulissen an volks- und entwicklungsfeindlichen Plänen geschmiedet wird. Wir werden auch die Schafe zwischen den Böcken erkennen. Weiter werden wir unseren Körper auch sendetüchtig machen. Wir werden der Arbeit der Suggestionsorganisationen, die die Kirchen, Sekten und Parteien und Wirtschaftsorganisationen darstellen, wir werden der Arbeit der Presse und des Radio unsere Gedanken- und Willenswellen entgegensetzen. Unsere Gedankenwellen werden nachts richtigstellen, was am Tage dem Menschen vorgelogen ist. Unsere Willenswellen werden die Oberen zwingen, ordentliche Menschen zu werden oder von der Führung abzustehen. Der Kampf wird mit materiellen Mitteln und mit der Kraft der Intelligenz, Lies, betrügerische List und Schlauheit von der anderen Seite geführt, womöglich mit Gewalt und Mord. Wir werden den Kampf mit den wahren Waffen des Geistes führen und mit der Kraft unfassbarer, unsichtbarer und unbesiegbarer Strahlen und Wellen. Einige hundert Runenübungen in jedem Land werden von nun an in das Geschehen eingreifen. Willst du nicht auch mitlernen, mitwachsen, mitarbeiten, mitkämpfen unter den Geistesmenschen des hereinbrechenden Wassermannzeitalters? Segen verbreitend, Klarheit aussendend, reinen Willen abwellend, Kranke heilend, Böse bändigend, Geistfluten ausstrahlend? Der Verfasser. Für ängstliche Gemüter. Runenmagie kann bis zur höchsten Wirkungsentfaltung niemals für üble Ziele angewendet werden. Ein echter Runenkundiger ist stärker wie tausend aller anderen Magiebeflissenen. Das liegt im Wesen der Runenkunde. Sie ist entsprossen, erkannt und geschaffen aus den Verhältnissen, Bedingungen und Lebensgrundlagen des germanischen Körpers heraus. Sie ist nicht nur die schärfste, sondern auch die wirksamste und sicherste Waffe, die in uns und mit uns geschaffen ist und nun aus uns werden soll. Alle uns selbst mit Runenübungen bekämpfenden, anders wie wir eingestellten Menschen werden sich in den Runenübungen das Gericht holen. Das ist gewiss. Zur Einrichtung und Ausstattung dieses Buches. Der Umschlag bringt das Bild eines Mannes, der die Ich-Rune übt, und daneben das Feld eines Stabmagneten, der Ich-Rune. Durch das Üben der Ich-Rune wird der persönliche Magnetismus verstärkt, der Körper verstärkt sein magnetisches Feld und strahlt aus. Wir kennen die Darstellung auch auf heiligen Bildern, ein Hinweis darauf, dass Albrecht Dürer und andere Runenübende waren. Unter den Runenübungen und der Ich-Rune finden wir den dreieinheitlichen Götterberg, der Germanen symbolisiert. Als Kopfschmuckleiste wurden einige Runenleisten verwendet. Diese Leisten zeigen links das Runenkraftbild in Naturwirkungen. Das Feld rechts in der Leiste zeigt die Rune oder Binderune, wie sie als Schriftrune, Hausmarke oder Wappenbild unter anderem erscheint. Das Mittelfeld der Leiste zeigt, wie die Rune zur Kennzeichnung und Ausschmückung an Bauwerken, Kirchengebäuden und anderen öffentlichen Bauwerken wie auch Wohnbauten verwendet wird. Auch erscheinen diese Runenformen in Wappen, wie ja auch die Runen im linken Feld der Leiste. An jeder Textseite läuft außerdem noch eine Zeilenzählleiste herunter. Diese Leiste bringt die Runen des friesisch-angelsächsischen Futhark mit 33 Runen. Daneben die Zeilenziffern der Seite in Abständen von 5 zu 5 Zeilen, damit es möglich ist, in späteren Bändchen der Runenbücherei auf eine wichtige Zeile aufmerksam zu machen oder weiter diese Zeile zu erklären. Die Abbildungen wurden gesondert behandelt. Der Entwurf des Umschlags, des Runenschmuckes und der ganzen Anordnung wurde getätigt von Friedrich Bernhard Marby. Die zeichnerische Ausführung der Kopfleisten übernahm in selbstloser Mitarbeit Herr Paul Jansen in Schwetzingen-Baden. Ihm sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Alle Entwürfe und Zeichnungen sind gesetzlich mit allen Rechten geschützt für Friedrich Bernhard Marby. Zu vorstehendem Buche seien Auszüge aus einigen Briefen gebracht. Der erste Brief betrifft augenblickliche Heilung durch Heilrunen. Hannover-Linden, den 7. März 1931. Sehr geehrter Herr Marby, mit dem übersandten Glückwunsch zu meinem Geburtstag haben Sie mir eine große Freude gemacht und ich sage Ihnen deshalb herzlichen Dank. Es folgen vorerst in dem Brief persönliche Mitteilungen, dann heißt es weiter: Eines aber will ich nicht vergessen zu erwähnen, nämlich dass ich durch den eigenen Weg auf die Runen aufmerksam wurde. Jahrzehntelang habe ich alle möglichen Theorien durchgekaut und sie vor allem praktisch zu erproben versucht. Wenn man immer an und in sich herum experimentiert, hat man bald eine gewisse Routine und bildet sich eine eigene Linie, einen eigenen Weg, okkulte Kräfte wirksam werden zu lassen. Etwas Befreiendes haben mir alle okkulten Systeme und Theorien nie geben können. Es blieben durch Experimente immer gewisse Hemmungen zurück, teils hatten sie geradezu katastrophale Folgen, so dass ich zu der Überzeugung kam, dass diese ganzen, meist ja von Indien kommenden Sachen, nicht für den Europäer geeignet sind. Am jämmerlichsten fand ich das Werk, es folgt Name des Verfassers und Titel des Werkes: Ich will gewiss niemanden herabsetzen, Herr Marby, aber dieses Buch ist Kitsch. Der Mann, ich kenne ihn nicht, kann gar keine Ahnung haben von den Dingen, worüber er schreibt, jedenfalls keine innere Beziehung dazu. Anders die Runen. Mir fiel zuerst ein Heft des eigenen Wegs, wie schon erwähnt, durch einen Bekannten in die Hände, in welchem sie über die Ich-Rune schrieben. Das musste ich natürlich praktisch erproben. Die Wirkung dieses einfachen Symbols als Schlüssel zu den inneren Kräften war für mich geradezu überwältigend. Ich weiß jetzt seit dieser Zeit, dass ich die Runen gesucht habe, weil ich eine innere Beziehung, die blutsmäßig gebunden liegt, zu ihnen in mir trage und dass für uns Europäer nur die Runen als Schlüssel zu magischen Kräften in Frage kommen können. Doch ich will Sie nicht mit theoretischen Erörterungen langweilen, sondern nur ein Beispiel anführen, wie ich durch Runen zu wirken imstande bin. Es sind etwa 10 Monate her, da kam zu mir ein Kranker, welcher durch Überanstrengung in seiner Berufstätigkeit mit seinen Nerven vollständig zu Ende war. Nach meiner Untersuchung eröffnete ich ihm, dass er durch meine Behandlung zunächst völlig zusammenklappen würde, weil die krankhafte Überspannung seines Körpers aufgehoben würde, die ihn jetzt nur eben aufrecht erhielt. Daraufhin nahm der Mann von meiner Behandlung durch mich Abstand, weil er zunächst noch Wichtiges im Geschäft zu erledigen habe, was etwa 3 Wochen in Anspruch nehmen könne. Danach wolle er einen Urlaub nehmen und dann die Behandlung beginnen. Etwa 8 Tage später kam die Ehefrau dieses Mannes und bat um einen sofortigen Besuch, weil ihr Mann ernstlich erkrankt sei, und zwar an Grippe. Schnupfen, Fieber, Kopfschmerzen und ein Schmerzen des ganzen Körpers hatten diesen Menschen völlig matt und kraftlos gemacht, dazu noch die Nervenverfassung. Trotzdem sagte er zu mir: »Herr N., Sie müssen sehen, dass Sie mich schnell wieder auf die Beine bringen. Ich muss doch erst Sachen erledigen. Es hängt so viel davon ab.« Ich untersuchte den Patienten auf meine Art fluidisch und beschloss, ihn durch magische Kräfte gesunden zu lassen, die durch Runensymbole erschlossen werden können. Etwa 2 Meter vom Fußende des Krankenlagers entfernt stellte ich mich auf Ich-Rune ein und glitt dann innerlich automatisch auf jenes Symbol über, welches für diesen Fall in Frage kam, dessen ich mir aber vorher nicht bewusst war, und verharrte darin etwa 25 Minuten. Während dieser Zeit identifizierte ich mich mit dem Kranken und durchdrang ihn mit den ungeheuer lebendig flutenden Kräften. Der Körper stöhnte schwach, wurde bleich und sank wie leblos in sich zusammen. 2 Minuten später, als ich aufhörte, atmete der Kranke tief auf, schlug die Augen auf und flüsterte noch ganz matt: "Ich dachte, ich würde sterben." Seine Ehefrau saß seitlich etwa 3 Meter entfernt und hatte die Veränderung ihres Mannes beobachtet. Auch sie dachte, es sei nun aus mit ihrem Gatten. Doch nun ging es ihm von Minute zu Minute besser, und als ich 1 Stunde später das Haus verließ, war er bereits wieder aufgestanden und sagte zuversichtlich: "Morgen gehe ich ins Geschäft", was auch geschah. In der folgenden Nacht schlief mein Patient ausgezeichnet. Er hatte am folgenden Tag nur noch das Gefühl von etwas Fremdem in seinem Körper, wie ein Mensch, der eine schwere Krankheit hinter sich hat. Zersetzte Fluidmassen, welche der Körper auszuscheiden hat, weil sie zu schwer sind, um von dem allgemeinen emanativen Strahlungsvorgang erfasst zu werden. In der Folgezeit ist dieser Mann zu einem kräftigen, gesunden Menschen geworden, mit dem ich noch vor 2 Wochen gesprochen habe. Noch andere Fälle könnte ich anführen, doch habe ich diesen gewählt, weil er mir räumlich am nächsten liegt und weil wohl niemand die Wirkung in der Richtung der Gesundung bezweifeln kann. Meine eigene Vorgeschichte führe ich nur deshalb an, damit Sie nicht etwa auf den Gedanken kommen könnten, Sie hätten es mit einem Schwadroneur zu tun, von denen ich in den letzten Jahren wahre Prachtexemplare kennengelernt habe. Unter anderem auch einen, der vorgab, Hellseher zu sein. Doch wie ich diesen Menschen innerlich sondieren wollte, schrie es aus seiner Seele in einem fort: "Lüge, Lüge!" Durch solche Erfahrungen wird man kopfscheu, und ich habe mich aus diesem Grunde bislang immer stark zurückgehalten. So, Herr Marby, nun kann ich wohl schließen. Ich freue mich, endlich einmal dazu gekommen zu sein, Ihnen die Runensache mitzuteilen, und füge noch hinzu, dass ich mich freuen würde, wenn Sie es im eigenen Weg entsprechend verwerten würden, wenn Sie es wünschen, mit meinem Namen. Mit besten Wünschen und Grüßen, Ihr G.R. Soweit dieser Brief. Er beweist, was durch Heilrunen am Krankenbett zu erreichen ist. Der Heiler wird durch Heilrunen weiter von Erfolg zu Erfolg schreiten. Die nun folgenden Briefe, die hier vorläufig nur auszugsweise gebracht werden, beweisen ebenfalls die sofortige Wirkung der Heilrunen, selbst in der Sendung auf weiteste Entfernung. In diesem Fall von Rimbo in Schweden, nähe Uppsala, nach einem Ort der Tschechoslowakei, und in der Auswirkung als Senden des Gral. Die betreffenden Dankbriefe haben eine Vorgeschichte, die kurz erzählt sein soll. Ein junges Ehepaar, das seit mehreren Jahren die Zeitschrift Der eigene Weg mit großem Interesse liest, wohnend in einem kleinen Ort in der Tschechoslowakei, erwartete das erste Kind. Da die Mutter schon annähernd 30 Jahre alt war, wurden Komplikationen befürchtet. Aus diesen Erwägungen bat das Ehepaar mich um Rat. Es folgt nun der erste Auszug aus dem Bericht des Ehemannes. Der Aufsatz über Bodenstrahlung in Nummer 130-131 der Zeitschrift Der eigene Weg veranlasste mich zu der Anfrage, ob sich meine Frau zur Entbindung ins Spital begeben oder diese zu Hause erfolgen sollte. Ich erhielt am 14. März 1930 folgende Antwort: "Betrifft Ihre Anfrage vom 24.01.1930. Die Überprüfung des Horoskopes Ihrer Frau auf den in Frage kommenden Termin der Entbindung zeigt wohl zum Teil ziemlich kritische Konstellationen, da Sonnen- und Mondort durch schlechte Aspekte von Uranus und Saturn angegriffen sind. Zum Glück steht aber gleichzeitig Jupiter noch mit gutem Aspekt dazu. Da unter diesen Umständen mit Komplikationen gerechnet werden muss, dürften Sie gut daran tun, den Rat des Arztes zu folgen und etwa am 14.03. eine Übersiedlung ins Spital vorzunehmen. Mindestens sollte aber Ihre Frau ständig jemanden in der Nähe haben, der zu jeder Stunde zur Hilfeleistung beispringen kann. Die veränderte Bodenstrahlung ist in diesem Falle nicht so ausschlaggebend als die Strahlung der Gestirnstände. Schließlich ist aber zu irgendwelcher Schwarzseherei kein Anlass gegeben, da im Horoskop Ihrer Frau der progressive Mond in Konjunktion mit Jupiter läuft und diese Progression eine Überwindung der Schwierigkeiten und sehr wahrscheinlich ein Kind männlichen Geschlechts erwarten lässt. Tatsächlich traten ab 14. Blutungen ein, da aber meine Frau erst ins Spital gehen wollte, wenn es unbedingt notwendig sein würde, um den Aufenthalt da selbst möglichst abzukürzen, so suchte sie erst das Krankenhaus auf, als sie starke Wehen verspürte. Das war am 21.03., an welchem Tage für Waagegeborene, meine Frau hat die Sonne in der Waage, im Runenkalender angesagt war, hochkritisch, mindestens geht das Glück vorbei. Die ärztliche Untersuchung ergab Steißlage des Kindes und keine Möglichkeit einer normalen Geburt. Das Kind sollte in Stücken genommen werden. Davon wollte meine Frau natürlich nichts wissen, und so wurde am selben Tage um 7:45 abends der Kaiserschnitt ausgeführt. Um 8.26 Uhr kam unser Torwald zur Welt. Er wog 3,26 Kilo, war frisch und kräftig, trotzdem die Mutter während der ganzen Zeit der Schwangerschaft fast nichts zu sich genommen hatte, da alles außer altbackenen Semmeln, die manchmal behalten wurden, erbrochen wurde. Und dies bis in die letzte Zeit, was sich auch der Arzt nicht erklären konnte, da Mittel, welche in anderen Fällen stets sofort geholfen hatten, hier völlig versagten. Da meine Frau schon früher viel durchgemacht hatte, Typhus, Nervenfieber, schwere Grippe und so weiter, im letzten Jahre auch einen schweren Sturz und Lungenspitzenkatarr, in der Zeit der Schwangerschaft sich nicht genügend ernähren konnte und noch dabei die ganze Hauswirtschaft führen musste, so waren ihre Kräfte ohnehin schon sehr aufgebraucht und die Operation für sie umso schwerer und wäre auch ohne die noch hinzutretenden Komplikationen ihr Zustand gefahrvoll gewesen. Im persönlichen astrologischen Führer stand für die in Frage kommenden Tage unter dem 20.03. heute und die nächsten Tage sehr kritisch für Waagegeborene. Das Horoskop zeigte außerdem sehr kritische Stellungen und so traten Komplikationen ein, welcher keiner der Ärzte vorausgesehen hatte. Ein Darm hatte sich nämlich in Verwachsungen, welche von einer im Jahre 1916 erfolgten Blinddarmoperation herrührten, eingeklemmt. Außerdem, oder infolgedessen, trat Darmlähmung ein, die auch weiter anhielt, sodass sich die Ärzte entschlossen, zur Behebung derselben eine neuerliche Operation vorzunehmen. Dies geschah am 23.03. gegen Mitternacht. Die Darmlähmung konnte weder durch die Lösung des Darmes aus den Verwachsungen noch durch Darmpunktierung oder Injektionen, welche die Darmtätigkeit zum Wiederaufleben bringen sollte, behoben werden. So kam der 24.03. heran. Die Darmgifte wirkten bereits im Körper, zudem trat Herzschwäche ein. Die Ärzte äußerten sich dahin, dass der Zustand hoffnungslos sei. Nun wurde mir klar, dass es nur noch eine Hoffnung gab, das war unser Herr Marby. Ich eilte zur Post und gab um 8.30 Uhr nachstehendes Telegramm auf. Marby, Nimbo, Schweden. Sieglinde, Darmlähmung, Herzschwäche, Hilfe, Unterschrift. Nach Aufgabe des Telegrammes war mir etwas leichter. Ich hatte das Gefühl, jetzt hast du das Richtige getan. In den ersten Nachmittagsstunden, ich glaube es war um 3 Uhr, traten im Befinden der Kranken ein Umschwung ein. Der Darm begann wieder zu arbeiten, es gingen Winde ab. Der Arzt stellte eine auffallende Wendung zum Besseren fest und schöpfte die besten Hoffnungen. Wir waren alle in freudiger Erregung und konnten es noch nicht recht fassen. Da brachte eine Frau, welche in unserem Haus wohnt, ein Telegramm aus Schweden. Wir blickten uns verständnisinnig an. Es war um 1.25 Uhr in Nimbo aufgegeben und um 3 Uhr auf dem Postamte hier eingetroffen. Es lautete: Darm, Marubium-Tee, 5 Esslöffel auf 1/4 Liter Wasser kochen und trinken. Herz, Aurum Iodatum D4, homöopathisch und magnetisieren. Herz oder Nabel mit rechter Hand durch Auflegen, wenn nicht Besserung, linke Hand. Auch Arzt fragen, erbitte ausführlichen Telegrammbericht heute, ich denke heil, Marbi. Ich antwortete nur, nachmittags Besserung, Dank. Soweit vorerst der Bericht. Das erste Telegramm aus der Tschechoslowakei trat in Nimbo zwischen 11 und 12 Uhr mittags an. Da bei Sonnenhöchststand die Runenwelle weniger wirksam ist und das Ausfluten des Erdmagnetismus um etwa 3 Uhr nachmittags beginnt, musste mit der Heilrunensendung bis dahin gewartet werden. Dafür wurde aber, um nach außen alles nur Mögliche zu tun und um die Runenwirkung auch zu unterstützen, anhand des Horoskopes der Kranken erforscht, welche Medikamente und Anwendungen ärztlicherseits anzuwenden seien. Darauf ging dann sofort das zweite Telegramm, das erste aus Nimbo in Schweden, nach der Tschechoslowakei ab. Es war um 3 Uhr dort auf dem Postamte eingetroffen, wurde aber dem Adressaten, dem Ehemanne, noch nicht abgegeben, weil er im Krankenhause am Lager seiner schon in Besserung befindlichen Frau war. Die Besserung setzte also plötzlich ein, ohne dass die Medikamente angewandt waren. Etwa um 3 Uhr, in denselben Minuten, in denen von Nimbo aus die Heilrunen in Gralsform nach dem Lager der todkranken Mutter gesandt wurden, trat die plötzliche, auch vom Arzt sofort festgestellte Besserung ein und ein Arbeiten aller bis dahin in der Funktion vollkommen darniederliegenden Organe. Um das zu erreichen, war notwendig, dass der Heilrunensender, Marbu, vorerst gedanklich die verschiedenen Organe beeinflusste und in den Wirkungsbereich der Sendung einbezog. Dann wurde bei bestimmten Runenstellungen gesendet in weihevollem Denken. Dass sofort im Befinden der Kranken ein vollkommener Umschwung eintrat, beweist dann, dass etwa 4 Stunden später, 16.55 Uhr nach Nimbo aufgegebene Telegramm, es lautet, Nachmittag Besserung, Dank, Unterschrift. Über die Wirkung der Heilrunensendung, deren Ankunft im Zimmer der kranken jungen Mutter Erscheinungen auslösten, wie wir sie aus Gralssendungen und Pfingsterlebnissen kennen, lassen wir nun den glücklichen Ehemann selbst berichten. Doch wenn auch augenblicklich die Kranke dem Leben wiedergegeben war, so waren wir uns klar, dass es noch bis zur Genesung ein weiter Weg sein würde und auch der größten Anspannung der Willenskräfte der Kranken bedürfen würde, um den völlig entkräfteten Körper wieder zu neuem Leben zu bringen. Das klare Bewusstsein der jungen Mutter, sich dem Kinde erhalten zu müssen, sowie das unerschütterliche Vertrauen auf weitere Hilfe aus Nimbo haben das schier Unglaubliche zuwege gebracht. Diese Kraftsendungen trafen noch öfter ein, und zwar äußerten sie sich in einer für die Empfängerin unvergesslichen Weise. Die Kranke sah dann wunderbare Farberscheinungen, welche gleich Wolken von rechts, also aus Norden, gezogen kamen und das Zimmer erfüllten. Oder sie hörte ein unbeschreibliches, überirdisches Läuten, das wie aus einer anderen Welt kam. Auch 2 brennende Lichter wurden dabei erblickt. Diese Fernwirkungen verschafften der Leidenden nicht nur vorübergehende Erleichterung durch Stillung der oft unerträglichen Schmerzen, sondern sie waren wahre Kraftspendungen, welche in einem Falle der Kranken ermöglichten, die Füße nach Belieben kräftig zu bewegen, welche vorher völlig kraftlos waren und nur durch die Pflegerinnen in eine andere Lage gebracht werden konnten. Bemerkenswert ist, dass diese Erscheinungen und Wirkungen sofort aufhörten, als die Pflegeschwester, eine Nonne fremder Volkszugehörigkeit, das Krankenzimmer betrat. In einem anderen Falle wurde das Klingen durch die Anwesenheit eines deutschen Arztes, eines seelisch und geistig hochstehenden Menschen, nicht im geringsten gestört und auch von der Schwester der Kranken, welche gleichfalls anwesend war, deutlich vernommen. Zwischendurch war der Zustand der Kranken immer wieder schlimmer, was mich in einem Falle zu folgendem Telegramm veranlasste. Mittel wegen Darmoperation nicht angewendet, Blähungen gehen nicht ab, große Schmerzen, Darmvergiftung, Fieber, Schwäche wiederum. Am 31.03. erhielt ich von Herrn Marbury wiederum ein Telegramm, und zwar auf meinen inzwischen eingetroffenen Brief, wie ich vermute, welches für meine Anfrage, ob Marubium-Tee nach Darmoperation, sprich Narkose, schon eingenommen werden könne, beantwortete und neue Weisungen erhielt. Es lautete: Marubium, heißt auch weißer Andorn, ist ein beruhigender, lösender Tee, eventuell etwas weniger nehmen. Dann biochemisch gegen Fieber, Ferrum, Phosphoricum, gegen Herzschwäche und Darmlähmung Natrium, Muriaticum und Kalium, Phosphoricum. Letztere zwei Mittel abwechselnd alle 10 Minuten 3 bis 5 Tabletten nehmen. Bestimmt helfend. Alles bei nächster Großstadtapotheke sofort, sofort, sofort telefonisch bestellen, mit Arzt sprechen, mehrere Tage nehmen. Ich denke heil, Marbi. Die Tabletten wurden aus Reichenberg bestellt und angewendet, die Wirkung eine gute und der Zustand besserte sich nun stetig. Am Karsamstag, als in den Kirchen die Auferstehung gefeiert wurde, konnte die junge Mutter als gleichfalls Auferstandene das Spital verlassen und nach Hause überführt werden, wo sie nun von Tag zu Tag wieder zu Kräften kam und die Wunden 10 bzw. 15 cm sich vollkommen schlossen. Heute, nach 8 Wochen, ist die Darmfunktion wieder normal, ja eigentlich besser als früher, da die seit Kindheit herrschende Stuhlverstopfung vollkommen behoben erscheint. Allerdings wird es noch lange Zeit dauern, bis die früheren Kräfte zur Gänze wieder zurückgekehrt sein werden und die heftigen Schmerzen im Unterleib, die sich jetzt noch bei seelischer Erregung oder körperlicher Anstrengung einstellen, nicht mehr auftreten werden. Doch wird, so hoffen wir, Gottes Hilfe eine vollkommene Genesung endlich herbeiführen und das Mutterglück wird den Vorgang beschleunigen. Soweit der Brief. Die betreffenden Mittel waren für den Runensender der weitere Angelpunkt, an welchem die nun folgenden Wellen gebunden wurden. Weitere Sendungen von Lebenskraftwellen ordneten sich nun in den Körper ein, bis zur vollen Genesung. Zum Schluss schreibt die glückliche Genesene folgenden Brief: Sehr geehrter Herr Marby, den Zeilen meines Mannes schließe ich mich an und bitte Sie, den innigen Dank einer überaus glücklichen Mutter entgegennehmen zu wollen. Verzeihen Sie mir, sehr geehrter Herr Marby, dass ich Ihre menschenfreundliche Güte in diesem hohen Maße in Anspruch genommen habe. Ich wollte nicht sterben. Habe ich doch noch eine schwere und heilige Pflicht vor mir, die Pflege und Erziehung meiner deutschen Kinder. Ebenso wollte ich meinen edlen und guten Mann, den ich treu und innig liebe, in diesen schweren Lebenskampf nicht allein lassen. Nur aus diesem Grunde nahm ich Ihre göttlichen Kräfte in Anspruch. Mein Dank soll darin bestehen, dass ich noch eifriger wie bis jetzt Ihre hohen Bestrebungen fördern werde. In tiefer Dankbarkeit, Unterschrift. Nachbemerkungen: Heilungen durch Runenkraft müssen unentgeltlich erfolgen. Auch in diesem Fall wurden lediglich die Telegrammkosten ersetzt. Wer nicht selbstlos helfen will, kann nicht helfen. Wir hoffen mit dem Buche Heilrunengymnastik allen Leserinnen und Lesern den wahren Weg zur Wende größter Not weisen zu können. Marby Verlag, Stuttgart. Aus Briefen an Friedrich Bernhard Marby. Ort, Datum, Stand und, wenn notwendig, noch andere Angaben, die die Briefschreiber erkenntlich machen könnten, wurden fortgelassen. Den 20. April 1931. Sehr geehrter Herr Marby, ich bin Abnehmer des eigenen Weges seit 1926 und weil diese Zeitschrift wirklich gut ist, habe ich sie auch schon vielen Bekannten zum Bezuge empfohlen. Insbesondere interessieren mich die Ratschläge in Krankheitsfällen. Diese Ratschläge sollten Sie, sehr geehrter Herr Marby, in Buchform erscheinen lassen. Ihr ergebener Unterschrift. Den 26. April 1931. Sehr geehrter Herr Marby, von mir aus wird nie eine Sendung aus Ihrem Verlage oder von Ihnen zurückgewiesen werden, denn wir alle können den Tag kaum erwarten, an dem Ihre Zeitschrift erscheint. Durch den eigenen Weg bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. Die Augen wurden mir geöffnet. Ich sehe die Welt mit anderen Augen an. Vieles habe ich gelernt und hoffentlich werde ich noch recht viel lernen durch Ihren eigenen Weg. In meiner Familie wird nichts mehr unternommen, ohne vorher einen Blick in die Zeitschrift oder in den persönlichen astrologischen Führer getan zu haben, und wir fahren nicht schlecht dabei. Auch meine Kinder werden schon in dem Sinne erzogen. Ich wünsche, dass sich meine älteste Tochter dem Studium der Astrologie widmet, und zu dieser Frage möchte ich später Ihren Rat einholen, ob meine Tochter dazu geeignet ist. Ich sehe es als einen Segen für eine Familie an, wenn jemand da ist, der in diesem Gebiet bewandert ist. Indem ich Ihnen für Ihre guten Ratschläge vielmals danke, schließe ich mit deutschem Gruß Ihr Unterschrift. Den 9. April 1931. Sehr geehrter Herr Marby, der eigene Weg für April ist wohl noch nicht versandt. Ich warte darauf wie auf das tägliche Brot, ebenso auf das erste Heft der Runenbücherei, denn ich weiß im Voraus, dass uns da wieder etwas feste Speise zugesteckt wird. Mit herzlichen Lichtheilgrüßen, Ihr Name. Den 1. Mai 1931. Sehr geehrter Herr Marby, die Beschreibungen des Zeichens Schütze in den Nummern 75 bis 79 des eigenen Weges ist so gut, dass es mir in drei Fällen gelang, ohne Kenntnis der Geburtsstunde der Betreffenden, ohne Rücksicht auf den Sonnenstand, diese als Schützegeborene zu ermitteln. Bei allen bemerkte ich dieselben Eigenschaften und Fähigkeiten mit geringfügigen Abweichungen, welche von den verschiedenen Planetenstellungen herrühren. Ihr ergebener Unterschrift. Den 5. Mai 1931. Sehr geehrter Herr Marby, vieles in Ihrer Zeitschrift habe ich mit Vergnügen gelesen. Ergebene Grüße, Unterschrift. Den 6. Mai 1931. Sehr geehrter Herr Marby, ich bin nun schon einige Jahre Bezieher des eigenen Wegs und ich muss Ihnen versichern, dass ich heute wie zu Anfang auf jede Zeitung mit Sehnsucht warte, denn was darin steht, ist für mich lebendiges Wasser. Mit herzlichen Gruß, Unterschrift. Den 16. Oktober 1930. Es ist jetzt das zweite Jahr, dass ich Ihren eigenen Weg halte. Mein Verlobter und ich lesen ihn mit Begeisterung und können Ihnen nicht genug dankbar sein dafür, was Sie uns durch Ihre Schrift mitteilen. Wir sehnten uns schon immer nach brauchbaren Schriften, die uns klar und unverfälscht von der hohen Seelen- und Geisteskultur unserer germanischen Vorfahren berichten, konnten aber nichts finden. Plötzlich wurden wir auf Ihren eigenen Weg aufmerksam und erkannten sofort, dass das die Schrift ist, die wir uns schon immer wünschten. In größter Dankbarkeit und mit Runengruß Ihre Unterschrift. Ende des ersten Doppelbandes.